herzlich willkommen zum neuesten Abenteuer von Rob Reiner. Fangen wir mal so an, denn, kleine Sache, die heutige Geschichte heißt Das Geisterschiff von Cerdyn. Es ist nicht die Schisselminster, so viel sage ich gleich. Und ich begrüße sehr herzlich unseren allseits beliebten Freund Rob Reiner. Hallo, ich bin zurück. Das größte, mit tieferer Stimme denn je. Das größte Comeback aller Zeiten. Das größte Comeback des Jahres 2021. Genau. Rob Reiner. Rob Reiner ist zurück. Rob, die Spürnase, soft rebooted Reiner. Soft rebooted. Genau. Damit spricht Rob Reiner ja schon persönlich an. Oh yeah. Wir haben Rob Reiner für dieses Abenteuer leicht soft rebooted. Und denn wir spielen jetzt ein paar Jahre später und mit einem neuen Regelwerk. Aber dazu später mehr in der Nachbesprechung. Genau, Rob Reiner ist jetzt quasi, stell dich doch mal vor, weil du hast ja jetzt auch deinen Charakter noch ein bisschen umgearbeitet und. Also wir haben das natürlich alles jetzt ein bisschen angepasst auf das neue Regelwerk und haben natürlich versucht, da so ein bisschen so treu wie möglich zu bleiben, aber es funktioniert nicht ganz so, weil gewisse Sachen auch ausgewürfelt werden, wie die Größe zum Beispiel oder so Sachen, so das haut nicht mal ganz hin, aber so ein Körper verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Es war unwahrscheinlich in dem Alter, aber ja, keine Ahnung, da ist nochmal was passiert. Also mein Name ist Robert, die Spürnase Reiner, gespielt von Peter Stalze. Beruf Privatermittler. Geburtstag 7.3.1860. Ich bin mittlerweile 35 Jahre alt. Geschlecht männlich. Wohnort Bristol. Geburtsort Todmorden. Gibt's tatsächlich, habe ich nachgeguckt. Finde ich irgendwie ein geiler Ort. Ich wollte irgendwas Geiles haben, was zu ihm passen könnte. Ja. Und vor allem passt es auch so geil in diesen Mythos eigentlich. Todmorden. Das ist ein geiler Ort. Ah, ich liebe das. So, meine Attribute sind, mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht mal die ganzen Abkürzungen. Stärke auf jeden Fall, 65. Hier gibt es die Besonderheit, es gibt dann eben verschiedene Werte nochmal für die Schwierigkeitsproben sozusagen, oder je nachdem, wie schwierig es ist, das zu schaffen. Genau, richtig. Gibt es dann nochmal einen halbierten Wert und einen gefünftelten Wert. Richtig, extreme Proben, das sind die gefünftelten und schwere Proben. Genau. Also entsprechend. Gehalbierten. Entsprechend müsst ihr euch das immer ein bisschen vorstellen, dass ich dann auch unterschiedliche Werte würfel oder dann gucke. Stärke 65. Dann das zweite ist wahrscheinlich Konstitution 60. Cool. GR ist auf jeden Fall Größe. Genau. GE war wahrscheinlich Geschicklichkeit. Richtig. 70. Dann ER ist, glaube ich, Erfahrung. Ja. 60. ID steht sogar da, ist 60. Jetzt komme ich ins Schwanken. Bildung gab es auf jeden Fall noch, habe ich 74. Mhm. MA überlege ich gerade. Mana. Ah, Mana ist 60. Und BW war einfach Beweglichkeit, gell? Genau, ja. Das ist 7. Genau, das ist quasi die Initiative, quasi, wann er dran ist. Genau. Wenn man es so nimmt. Da ist jetzt quasi keine weitere Probenunterscheidung, deswegen ist der auch nur so niedrig, der Wert. Ja. So, Trefferpunkte habe ich 13 von maximal 20, Stabilitätspunkte 60 von möglichen 99, Magiepunkte 12, also wir haben das natürlich alles so ein bisschen ausgewürfelt. Mhm. Ich durfte glücklicherweise nochmal einen nachwürfeln, der nicht so glücklich war. Da kommen wir auch gleich zum passenden Thema. Glück habe ich 55 von möglichen 99. Und meine Fertigkeiten, die haben wir natürlich auch ein bisschen angepasst, das neue System. Bibliotheksnutzung, da habe ich 20, gibt es entsprechend dann auch wieder diese Unterscheidung in den Proben, 10 und 4 dann sozusagen. Ja. Da muss ich mich mal kurz einmischen. Die Werte, die Fähigkeiten orientieren sich an deinem Beruf. Das wird vom Regelwerk Call of Cthulhu, um das jetzt mal beim Namen zu nennen, wird das quasi vorgeschrieben. Stimmt. Genau. Und dann haben wir noch so ein, zwei durfte ich noch ergänzen. Genau, deswegen, du konntest dann auch noch selber verteilen, noch Punkte, quasi vorgegebene Punkte für deine Berufsfähigkeiten und die festgelegt sind und dann natürlich noch Punkte zum selber verteilen. Mhm. Genau. Okay. Dann habe ich Buchführung, da habe ich 10. Horchen, 30, ist wichtig. Muttersprache, das wird so durch die Bildung mit bedingt, da habe ich 74, sehe ich nämlich gerade, dass der Wert sich abgleicht. Es ist schon ein bisschen her, dass wir diesen Bogen erstellt haben, muss ich dazu sagen, richtig. Deswegen ist gerade immer so ein leichtes Zögern manchmal drin. Psychologie 20, Rechtswesen 20, Schließtechnik 30, Spurensuche 35, Überreden, ganz wichtig, 50, da habe ich ordentlich reingebuttert, Verborgenes erkennen 30 und dann habe ich mir noch selbst ausgedacht, aus dem Staub machen 35. Das ist natürlich dann, soll so in die Richtung gehen, ja, wie kann ich mich einer Situation entziehen, sozusagen, oder, ja, verstecken ist es nicht so wirklich, es geht mir eher darum, dass ich mich das Stiften gehen kann, sozusagen, ja. Ich da irgendwie mich rauswinden kann, sozusagen. Darum, ich finde, aus dem Staub machen, sagt es ganz gut eigentlich. Ja, wie so ein windiger Aal. Aus dem Staub. Dann im Kampf habe ich ein paar Fähigkeiten. Ausweichen, da habe ich regulär 50. Nahkampf, in Klammern Handgemenge, ist wichtig, schön rangeln, 50. Und dann habe ich eine Spezialwaffe, das wird sich dann gleich nochmal bei der Ausrüstung bemerkbar machen. Ich habe einen Stock dabei, so eine Art Gehstock, der gleichzeitig eine Waffe ist, ein sogenannter Stockdolch haben wir den genannt. Und natürlich habe ich eine spezielle Bezeichnung dafür, das ist der Stockend. Also nicht nur das Ende des Stocks, sondern auch das Ende für den Gegner. Genau. Und stockend geht es natürlich von der Hand und dann fährt das Messer aus und dann gibt es auf die Mappe sozusagen. Okay, der hat auch 50 und ja, zum Schaden kann ich noch kommen. Der Stockdolch macht 1W8 plus Schadensbonus. Der Schadensbonus ist immer plus 1W4 und im Nahkampf ist es 1W3 plus Schadensbonus, also 1W3 plus 1W4. Genau. Statur habe ich plus 1 und dann kommen wir zur zweiten Seite. Hier geht es ein bisschen mehr um die Beschreibung und so ein paar Sachen. Genau, Charakterbildung. Mit meiner, genau, Geschichte zu tun haben, mit meiner Biografie. Beschreibung. Rob Ryder ist ein schmieriger Geselle, der öfter Unbehagen in der Interaktion mit anderen Menschen auslöst, früher oder später. Glaube, Weltsicht. Er ist ein überzeugter Taschist. Er ist Anhänger des Taschismus, denn er glaubt, Menschen brauchen mehr Taschen. Das ist seine Sicht der Welt. Wichtige Person, L.R. An dieser Stelle nicht näher benannt. Rob Ryder redet nicht viel darüber, über diese Initialien. Er ist sich selbst aber auch verdammt wichtig. Rob Ryder würde über sich sagen, ich bin einfach ein toller Typ. Bedeutsame Orte, Kleiderschrank der Familie Ryder. Zwischen den Mänteln und Jacken hat er seine Liebe für Taschen entdeckt. Gehüteter Besitz, eine Taschenuhr mit Kette, die kennen wir schon aus dem ersten Abenteuer, die hat er auch gehabt. Die enthält eine Gravur, die bis dato nicht aufgefallen ist. Dort stehen tatsächlich die gleichen Initialien, L.R. Wobei das L einer Nase ähnelt. Ihr merkt auch, ich habe mir so ein paar kleine Sachen ausgedacht. So ein paar Easter Eggs. Wesenszüge. Er ist oft zu sehr von sich selbst überzeugt, neigt zum Narzissmus. Er ist wirklichkeitsfremd, überschätzt die eigenen Fähigkeiten. Verletzungen und Narben. Er hat eine Narbe vom Kampf mit dem Wendigo. Falls ihr davon noch nichts gehört habt. Folge 30 war das, glaube ich. Mhm. Bloodshed bei Gaslight. Genau. Phobien und Verhaltensstörungen. Bildet sich ein, Dinge zu riechen, die nicht in der Luft sind. Will eigentlich der einzige Mensch mit Taschen sein. Oder eben zumindest die meisten haben, wenn es geht. Er hat ja auch so einen besonderen Mantel. Siehst du nicht, wie geil er rumläuft? So. Aber dazu später mehr. Genau, dazu später mehr. Und dann haben wir noch Begegnung mit fremdartigen Wesen. Der Wendigo war die Begegnung. Richtig. Die andere Sparte habe ich freigelassen. Obskure Bücher. Da ist gerade eine Jacques Rousseau etwas durchgekommen. Obskure Bücher, Zauber und magische Artefakte, da gab es noch keine Berührungspunkte. Zumindest nicht, dass Rob Ryder es wüsste. Ausrüstung besitzt natürlich der Stockdolch, ein Notizblock mit Stift, ein Spezialmantel mit möglichst vielen Taschen. Niemand weiß, wie viele Taschen in diesem Mantel eigentlich sind. Den Taschisten verraten nie, wie viele Taschen sie eigentlich haben. Schau, so ein bisschen sind so die Assassinen der Mäntel. Schau, es sind noch alle Taschen vorhanden. Es sind Taschen, halt, stopp, hier sind Taschen vorhanden. Ja, man sieht, es sind Taschen im Haus. Ein Dietrich, eine Lupe und ein Monokel hat er noch. Da ich tatsächlich nochmal nachgehorcht im alten Abenteuer. Geld- und Anlagenbesitz. Seine finanzielle Schmerzgrenze liegt bei 2 Pfund und 10 Schilling. Seine Barschaft beträgt 290 Pfund. Und Geldanlagen hat er in Höhe von 580 Pfund. Ja, das wird vom System quasi vorgegeben, dass das ein bisschen auf, dass man nicht unendlich viel Geld hat und solche Dinge. Das haben wir quasi auch so ein bisschen nachgeguckt. Genau. Ausgewürfelt, wie auch immer. Ausgewürfelt. Und er hat den Würfelhusten. Genau. Ja. So viel zu Rob Ryder. Leute. Rob Ryder. Rob Ryder. Rob Ryder befindet sich aktuell in der Lobby eines Hotels. Dennoch, 2 Tage vorher bekommt Rob Ryder in seiner Junggesellenbude in Bristol einen Brief. Oh, ein Brief. Sehr geehrter Mr. Ryder, wie ich hörte, sind Sie ein Experte im Umgang mit paranormalen Erscheinungen. Das ist korrekt, aber ich bin noch viel mehr. Bestürzt musste ich feststellen, dass in den ländlicheren Regionen unseres Empires die Mär von einer geisterhaften Erscheinung umhergeht. Im lauschigen Seeort Cairden wurde komplett falsch ausgesprochen, wurde laut lokalen Zeitungsberichten, die mir freundlicherweise meine in Cairden ansässige Cousine hat zukommen lassen, ein ominöses Geisterschiff gesichtet. Diese Zeitungsausschnitte habe ich Ihnen beigelegt. Als angesehener, ehrenwerter Professor der Physik kann ich es nicht ertragen, in unseren aufgeklärten, modernen Zeiten von solchen Hirngespinsten zu lesen. Mr. Ryder, ich bitte Sie, diesem Unfug ein Ende zu setzen. Ich würde diesen Bauern gern selbst die Augen öffnen. Jedoch habe ich leider einen wichtigen Kongress in Paris mit meinem Geiste zu bereichern. Mit meinem Geiste zu bereichern. Okay. Selbstverständlich werden Sie bei Erfolg großzügig entlohnt. Des Weiteren habe ich mir erlaubt, Ihnen ein Zimmer im Cornish Sea zu reservieren. Professor Archibald Phillips. PS, meine Cousine Jennifer Lee betreibt den örtlichen Pub Cliffs Inn. Zeitung 1 und 2. Also, steht hier noch. Ja, das ist halt meine Anweisung. Ist gut. Und das sind die Zeitungsausschnitte. Oh. So, hier haben wir schon mal 2 Ausschnitte. Sehr cool. Ich lese mal vor. Ja, bitte. Also, wir haben hier einen Zeitungsausschnitt. Plymouth Daily. Vermischtes Kurioses aus der Nachbarschaft. Geisterschiff in Cairn gesichtet. Liebe Freunde des Schaurigen. Fast 4 Wochen ist es nun her, dass vor der Küste des kleinen Kurortes Cairden das unheimliche Geisterschiff gesichtet wurde. Wir berichteten. Augenzeugen sprechen von einem grün leuchtenden Segelschiff, das in 3 hellen Mondnächten vor der Cairden Bay kreuzte und spurlos verschwand. Die Tage um Vollmond stehen nun wieder bevor und in Cairden steigt die Spannung. Wird das Schiff wieder auftauchen und wer wird es dieses Mal zu Gesicht bekommen? Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten. JL. So, und dann haben wir noch ein Bild von dem Cornish Sea Hotel an der Küste von Cairden. Und man sieht dahinter noch so ein bisschen den See sozusagen, das Wasser. See vor allem, gell? Den See. Das Wasser. So, dann haben wir noch einen zweiten Artikel. Geisterschiff gesichtet. Cairden. Ein unheimliches Geschehen versetzt aktuell die Bewohner unserer kleinen Stadt in Aufregung. Vor der Küste wurde eine Erscheinung beobachtet, die selbst skeptische Zeitgenossen wohl nur als Geisterschiff bezeichnen können. 2 Tage vor Vollmond sah der allseits bekannte und beliebte örtliche Geschäftsmann Mr. Thomas Brûlé als erster das Schiff. Ich stand nachts zufällig am Fenster meines Wohnzimmers, als es hinter den Klippen auftauchte, berichtete Mr. Brûlé. Exklusiv, ein bisschen dramatisch der Mann, exklusiv dem Cairden Courier. Es war ein Segelschiff, das grünlich leuchtete und mit beachtlicher Geschwindigkeit vor der Küste entlang glitt. Seine Segel hingen in Fetzen und als ich mein... Oh, warte, das ist wörtliche Rede, oder? Nee, doch nicht. Und als ich mein Fernglas zur Hand nahm, erkannte ich an Deck die reglose Gestalt eines skelettierten Menschen. Ein Knochenmann, der so grün leuchtete wie das Schiff. Dann verschwand der Segler hinter dem Cliff. Das Cliff war besonders tief. Hinter dem. Das war so ein leichter Burp in Key. Leute, das muss man erklären. Robert hat mir nicht. Jetzt ist komplett gesprengt. Robert hat mir neulich ein Video gezeigt von Sting bei Inas Nacht. Was singt er denn? Fears of God singt er. Und zwischendurch lässt er so einen leichten, er versucht so einen Rübs zu kaschieren. Und auf jeden Fall macht er so einen leichten Rübser und drunter als Kommentar steht hier, he burps even in key. Da muss man sehr feiern. Das war lustig. Oh, okay, weiter geht's. Mrs. Lisa Westwood, die das gespenstische Schiff gestern 2 Tage nach der ersten Sichtung beobachtete, berichtet. Ja, ganz grün war es. Und geleuchtet hat es auch. So, wie aus sich selbst heraus. Unheimlich, ganz unheimlich, kam hinter der Klippe hervor und fuhr vor der Bucht entlang. Unheimlich, sage ich Ihnen. So etwas habe ich mein Lebtag nicht gesehen. So gute Augen habe ich ja nicht mehr. Aber ich schwöre Ihnen, die Segel an den Masten hingen in Fetzen. Und ich frage mich noch, wie ein Schiff ganz ohne Segel so schnell vorankommt. So ein Spuk bedeutet nichts Gutes. Und da kommt auch nichts Gutes bei heraus. Ob weitere Sichtungen folgen werden, bleibt vorerst abzuwarten. Noch scheint der Mond, und wem es nicht zu gruselig zumute ist, der kann auch heute Nacht wieder das Meer im Auge behalten. Ob es sich um eine natürliche Erscheinung handelt, oder ist ein böser Geisterfürst vor unsere Küste gekommen? Und wenn ja, was will er von den guten, anständigen Einwohnern unserer kleinen Stadt? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Denn das habe ich dazu erfunden. Wir werden weiter berichten. Genau. Das sind quasi die Sachen, die Rob Ryder erhalten hat in der Post. Sag ich mal. Und wir gehen wieder einen Tag nach vorne. Und Peter ist in der Lobby des Cornish Sea. Peter vor allen Dingen. Also Rob Ryder. Rob Ryder ist in der des Cornish Sea. Rob im Cornish Sea Ryder. Genau. Und wir starten okay. Das Spiel. Ich schaue mich mal ein bisschen um, was ich so sehen kann. Also, das der Klassiker. Das Cornish Sea. Ich schaue mich um. Die Rezeption. Meine geheime Fähigkeit. Und dann loot ich die Scheiße aus ihm raus. Das Cornish Sea ist für eine Provinz sind das gehobene Verhältnisse, die du siehst in der Lobby. Mhm. Es ist, du siehst, es hat ein eigenes Restaurant an der Seite. Da ist quasi ein Bereich zu einem eigenen Restauration. Es ist sehr teure Deko am Start. Es ist very British und hat elegante Möbel aus Edelhölzern. Wenn du jetzt quasi vor dem Tresen stehst, vor der Rezeption stehst, ist rechter Hand die Tür zum Speisesaal mit angeschlossenem Restaurant und links ist eine kleine Nische mit einer kleinen Sitzecke und einer kleinen Gästebibliothek. Mhm. Genau. Okay, also ich gehe mal zum Tresen und ist da eine Klingel? Ja. Ich drück mal drauf. Bing, bing. Okay. Der Rezeptionist, der am Schalter steht, guckt dich komisch an, weil er stand schon da. Hallo, mein Name ist Rob, die Spürnase Ryder, sagen manche. Ich wollte einfach mal klingeln, guter Herr. Das bereitet mir manchmal einfach Freude, diese kleinen Dinge im Leben zu zelebrieren, wie eine Klingel am Tresen. Ich habe eine Frage. Können Sie mir verraten, wo ich das Cliffs Inn finde? Guten Tag, Mr. Ryder. Bevor ich Ihnen helfe, hier ist eine Reservierung für Sie. Wollen Sie nicht erstmal Ihr Zimmer besuchen? Oder? Ich vergaß. Ich war schon ein Schritt zu weit. Ein Herr Archibald Phillips, Professor Archibald Phillips hat... Ja. Ein Zimmer ja für Sie reserviert. Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte das vielleicht per Post geschickt. Ich habe ein Schreiben erhalten, kann ich dazu sagen. Ach so, ja, und er überreichte die Schlüssel ganz, ganz unkompliziert von Zimmer 217. Okay, dann. Kleine Stephen King-Referenz. Und damit wäre er auch hier wieder dabei. Genau. Okay, nun, da sie mir diese Info nicht geben wollen, gehe ich nun hoch auf mein Zimmer. Vielen Dank, guter Herr. Okay, du gehst jetzt quasi also in dein Zimmer. Ja, ich guck mal hoch. Okay. Er guckt dir noch so verzweifelt hinterher, weil jetzt hätte er mit dir gesprochen. Jetzt will ich aber nicht mehr. Okay, du gehst in dein Zimmer, du gehst also natürlich erstmal die Treppe hoch und durch einen Flur und die Frage ist, nimmst du deine Sachen selber mit oder hast du die stehen lassen an der Rezeption? Achso, die nehme ich mal lieber mit, ja, die lasse ich mal lieber nicht stehen. Okay. Ich nehme meine Sachen mit, ja. Gut, dann gehst du in deinen Sack und Pack und geh erstmal auf mein Zimmer. In dein Hotelzimmer. Und du findest ein Zimmer vor, das mit einem Einzelbett, ganz niedlich eingerichtet, eine kleine Nische, wo man Tee kochen kann, ein kleiner Waschbereich und ein ganz normales Bett mit einem Schrank und ein ganz normales zeitgenössisches Hotelzimmer. Okay, gut. Also ich gucke mich nochmal um, ob mir noch irgendwas Besonderes auffällt, ob mir irgendjemand was hinterlegt hat oder so. Nein. Okay, gut. Dann richte ich mich so weit ein, lege meine Sachen hin und so weiter und denk mir, wir sehen uns später wieder, sag ich zum Bett. So, sehen uns später. Ich werde wiederkommen. Und dann mache ich mich noch kurz frisch. Ja. Und verlasse das Zimmer. In meinem Ausgehmantel. Jawohl. Meinem Spezialmantel. Spezialmantel. Der alles enthält. Genau. Was ich brauche zum Ermitteln. Okay. Ja. Ich führe nun meinen Weg fort runter durch die Lobby. Genau. Und gehe wieder zum Rezeptionisten hin. Genau, der unterhält sich gerade mit einem etwas jünger aussehenderen Menschen. Mhm. Sehr vage ausgedrückt. Dieser jüngere aussehende Mensch. Ja. Ist es ein Mann oder eine Frau? Es ist ein Mann. Okay. Ein junger Mann. Okay, ich versuche mal zu horchen, über was die reden. Okay, dann werfen wir auf. Horchen. Horchen. 30, Leute. 30. Eine 85. Geht gut los. Du hörst im Prinzip eigentlich nichts. Du hörst nur, wie jemand ganz tief Cliff sagt. Ah, Cliff. Cliff. Alles klar. Ich habe ich schon mal gehört. So. Okay, genau. Dann warte ich kurz ab, dass die ihr Gespräch da fortführen. Warte mal kurz. Ja, naja. Versuche mich jetzt nicht zu auffällig hinzustellen und die zu beobachten. So. Bleib ein bisschen auf gesunden Abstand und signalisiere so, dass ich mit ihm reden möchte. Ja, sie haben dich auf jeden Fall auch schon bemerkt und der Mann hinterm Tresen spricht dich auch gleich an, der ältere Herr. Möchte das Gespräch nicht stören. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mr. Ryder? Ja, Sie haben mich wiedererkannt. Das freut mich. Sagen Sie, wie ist Ihr Name? Darf ich vorstellen, mein Name ist... Lass mich schnell suchen. Thomas. Thomas Burley, mein Name. Ich bin der Besitzer des... Ah, Mr. Burley. Genau. Ich habe von Ihnen gehört. Ich habe sogar von Ihnen gelesen. Sie sind eine richtige Berühmtheit. Ja. Richtig. Ich denke, viele sagen, meine Stimme passt nicht zu dem, wie ich aussehe. Viele denken, ich habe eine viel tiefere Stimme. Und viel dramatischer, aber ich bin ein ganz normaler Typ. Ah, also sagen Sie... Ich hab den Zeitungsartikel über dieses Geisterschiff von Ihnen gelesen. Ja. Können Sie für mich einmal das Wort Cliff sagen? Okay. Cliff. So habe ich es mir vorgestellt. Danke, Mr. Thomas. Mr. Thomas Burley. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja, ja. Okay. Sagen Sie, also ich habe ja schon wunderbar bei Ihnen eingecheckt und mein Zimmer bewundert. Also es ist ja wunderschön, herrlich bei Ihnen. Wunderschön hier am Wasser. Ich habe eine Frage. Können Sie mir verraten, wo ich das Cliffs Inn finde? Ein Pub. Das Cliffs Inn? Ja. Liegt das bei den Klippen? Kann das sein? Sie haben recht. Es liegt am Cliff. Und er greift unter seinen Tresen und holt dir eine wunderbar gezeichnete Karte von Cairden heraus. Oh. Genau. Und die überreicht er dir. Oh. Und Schmeiß abgepaust habe, schön, schön auf Butterbrotpapier, auf cool. Backpapier. Ja. Und er zeichnet dir ein, wo du gerade bist. Das ist nämlich die 1. Ah, okay. Mhm. Die 1 kannst du dir eintragen, wenn du möchtest. Das ist das, das Hotel jetzt. Das ja. Hotel, genau. Das Cornish Sea. Und das Cliffs Inn, erklärt er dir, ist logischerweise am Cliff, am Nordcliff. Ah, okay, hier oben. Genau. Also ich befinde mich sozusagen gerade zwischen Süd und Nordcliff. Du befindest dich genau im, so. im du bist ja in dem Hotel gerade. Genau, quasi genau im Schlenker drin, genau. Sozusagen, in der Mitte. Und hier ist das Cliffs Inn. Ah, okay, hier, die 2 befindet sich dann beim Cliffs Inn. Genau. Okay. Der junge Mann, der da steht, der schaut dich auch schon ein bisschen an. Also der geht nicht weg jetzt, also der ist jetzt, lässt sich jetzt auch nicht irgendwie, lässt sich auch jetzt nicht irgendwie unterkriegen, nee, was heißt unterkriegen, aber lässt sich jetzt nicht wirklich. Er gehört halt anscheinend dazu, sagen wir es mal. Mr. Burley, kennen Sie die Betreiberin des Cliffs Inn? Haben Sie schon von der Dame gehört? Mrs. Lee. Mrs. Lee, genau. Mrs. Lee, eine interessante Frau, die, ja, sie ist ein bisschen speziell, aber ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, wir sind ja ein gehobeneres Etablissement, also wir sind ja auch, wie soll ich sagen, das ist, sage ich mal, nicht ganz unsere Klientel. Ja, okay, ich verstehe. Mr. Burley, haben Sie noch irgendetwas Seltsames beobachtet, während Sie dieses Geisterschiff gesehen haben? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen in der Nacht? Irgendwas Spezielles? Ja, es war irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche. Es war Vollmond und nein, Geräusche habe ich nicht gehört. Okay. Nö. Haben die Hunde gebellt? Haben sie irgendwas? Haben sie reagiert drauf? Hunde? Nein, nein, okay. Wir haben auch, glaube ich, in der Nachbarschaft keine Hunde. Nein. Okay. Nein. Nein. Nein. Wir sind ja hier am Wasser. Nein. Nein. Ja, moin, Seate. Okay, vielen Dank, Mr. Burley. Bitte sehr. Ich wollte Ihr Gespräch nicht stören. Ach, alles gut, es ist mein Sohn. Mit dem hatte ich gerade eine kleine Unterredung. Der gehört hier quasi dazu. Ah ja. Der hätte Ihnen eigentlich bei Ihren Koffern helfen sollen, aber naja. Naja, ich habe es schon geschafft. Also Sie sehen ja aus wie ein starker Mann. Ja, also immerhin die 65 steht mir gut in meiner Stärke. Sagen Sie, wie heißt Ihr Sohn? Guten Tag, mein Name ist Robert Ryder, steht ja daneben. Und der Sohn sprengt jetzt an, mit dir zu sprechen. Hm? Weil mein Name ist Ralph. Ralph Burley. Und ja. Sie können auch mit mir direkt reden. Sie müssen meinen Vater nicht vor mir ausfragen, wer und wie ich bin. Das tut mir sehr leid, Mr. Burley. Mr. Burley Junior. Ja. Um Sie mal so zu benennen. Mr. Ralph Burley. Mr. Ryder. Das nächste Mal werde ich mich Ihnen direkt zuwenden. Aber für den Moment sollte das genügen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und gebe mich raus. Okay. Ja, einen schönen Tag. Die Essenszeiten sind dann und dann. Das ist, das ist das Standardzeug. Okay. Was Sie dann noch sagen. Ja, ich weiß Bescheid. Okay. Okay, ich begebe mich raus und versuche meinen Weg Richtung Nordcliff zu gehen. Ich komme da ja noch am Hafen vorbei. Du kriegst jetzt erstmal eine schöne Beschreibung von Kerben. Okay, gut. Du kommst nämlich aus dem Haus raus und siehst direkt einen wunderbaren Meerblick. Denn der schöne Kurort Kerben ist ein Ort aus zumeist zweigeschossigen Steingebäuden im Ortskern. Selten auch mal dreistöckig. Nördlich und südlich begrenzt Steilklippen die schöne Kerben Bay. Nördlich, ein Stück ins Meer gerückt, liegt ein Fels mit einer Ruine. Mhm. Castle Kerben. Mhm. Genau. Auf der Herfahrt hat Rob Ryder gesehen, dass auf der Main Street viele Geschäfte geschlossen sind und die Schaufenster sehr verstaubt sind. Ich habe schon noch ein kleines Ambient-Bild von Kerben. Oh. Genau. So kriegt man natürlich noch ein bisschen mehr Profil rein. Also genau. Man sieht deutlich die Höhenunterschiede nochmal besser. Große Klippe, ne, im Norden tatsächlich. Ja, das ist großes Nordkliff. Kliff. Genau. Und das Castle sieht man hier auch gut. Sehr schön. Richtig. Eine Fabrik sehe ich auch. Wunderbar. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Na, dann setze ich mal meinen Weg fort. Jawohl. So, ich komme ja dann am Hafen vorbei. Mhm. Zu sagen, fällt mir da irgendwas auf, dass die Leute sich vielleicht auffällig verhalten? Oder da irgendwie reden, sich tuscheln oder jemand vielleicht ängstlich rumrennt oder. Du siehst, das ist ein normales, häfisches Treiben, obwohl man sagen muss, du bist ja einigermaßen schon im Nachmittag drin. Gerade Fischverkauf und Fischerei geschieht ja meistens am Morgen. Mhm. Und da ist jetzt eher nicht mehr so viel los. Okay. Du siehst auch ein paar Menschen in Sonntagsklamotte, in Freizeitklamotte, die da dort ein bisschen langlaufen und flanieren. Und mehr ist da eigentlich außer Schiffe, ein paar Schaluppen erstmal nichts. Gut, dann setze ich meinen Weg erstmal weiter fort. Ja. Guck da jetzt nicht weiter. Geh erstmal weiter zum Pub. Zum Cliffs Inn. Genau. Das kannst du tun. Richtig. Der Aufstieg ist ganz schön anstrengend. Merkst du? Ich sehe gerade, dass es auch ein bisschen höher gelegen ist. Ja, ist nämlich höher als Kerden. Und du kommst dann an ein gekalktes Gebäude, also weiß gestrichen mit so einem schönen alten Holzbalken über der Tür und schönen Holzfenstern. Und also nicht Fenster aus Holz, sondern mit Rahmen, Holzfensterrahmen, Fenster aus Holz. Holzfenster, sei wachsam. Genau. Und dann kannst du. Die Umgebung ist ein paar Bänke draußen, das auch draußen bewirtet werden kann, mit einer kleinen Holzplakette an dem Jenny's Inn, wo Jenny's Inn draufsteht und wo eine etwas eine rothaarige, etwas mächtigere Frau in einer Malerei auf dem Holz ist. Okay, ja, dann gehe ich mal hin, klopfe mal an. An der Tür. Das gelingt. Niemand reagiert. Niemand reagiert. Okay, ich versuche mal, ob die Tür offen ist. Die Tür ist offen. Okay. Gut, dann gehe ich mal rein und schaue mich mal im Pub ein bisschen um. Richtig. In Pubs kennst du dich ja mittlerweile schon gut aus. Denn dein letztes Abenteuer hatte auch schon den Pub gestartet. Ja. Genau. Und du siehst einen verrauchten Gastraum. Es ist aber nicht viel los. Wie gesagt, es ist noch Nachmittag. Später Nachmittag und früher Abend, also die Zeit schreitet vor, ja, voran. Hast auch ein bisschen gebraucht bis da hoch. Und die Lunge hat gepfiffen. Und und du siehst einen etwas breiteren Rotschopf an der Bar. Mhm. Gehe ich mal direkt dorthin zu dem Rotschopf. Genau. Und spreche den Rotschopf an und sage: Guten Tag, die Dame. Guten Tag. Was darfst du ein, mein Guter? Sagen Sie, sind Sie die Betreiberin? Wer will das wissen? Dieses wunderbaren Etablissements. Wer will das wissen? Mein Name ist Robert Ryder. Guten Tag. Zing. Und zwinker dabei kurz. Zwing. Zwing. Sag. Ich bin gerade hier und mache Urlaub und wollte mich mal erkundigen, was gerade in der Gegend los ist. Ich habe die Tage ein paar Berichte gelesen in der Zeitschrift, dass es wohl ein Geisterschiff hier gab. So, das interessiert mich sehr. Ach, Sie sind dieser Mr. Ryder. Ja, kennen Sie mich? Ja, ich habe doch meinem Onkel der das geschickt. Zunächst nicht, vor allem Cousin. Nicht Onkel. Okay. Meinem Cousin habe ich das geschickt. Ah, okay, gut. Also stimmt das, was mir Mr. Phillips mitgeteilt hat. Ja. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ja. Computer sagt, ja. Ja. Sehr schön. Was haben Sie mir zu berichten, Mrs. Lee? Über das Geisterschiff, haben Sie etwas beobachtet? Also ich wollte erstmal meinem Cousin das schicken, weil ich weiß, dass es so ein versnobter Typ ist. Und deswegen wollte ich ihn da ein bisschen ärgern, dass wir jetzt sowas bei uns im Ort haben. Und beschäftigt sich mit Physik. Ich persönlich habe das nicht gesehen. Ja. Ich halte das auch für absoluten Humbug, wenn Sie mich fragen. Also deswegen, ich bin da so ein bisschen auf der Seite meines Cousins, aber das muss man ihm ja nicht verraten. So. Ich will ihn nur mal ein bisschen damit aufziehen, diesen Snob. Nun, ich bin auch ein Freund der Aufklärung des rationalen Verstandes. Gerade meine Nase lässt mich Dinge riechen und spüren, gerade mein Gehör ist auch gut. Also ich verlasse mich sehr auf meine Sinne. Ich bin mir aber auch sicher, dass meine Sinne mich mal täuschen können. Dennoch glaube ich... Kann man in so vielen Sätzen nichts sagen. Dennoch glaube ich an die Rationalität des Verstandes. Ich glaube, man kann viele Dinge erklären, wenn man sie genauer betrachtet. Denn die Münze hat auch unterschiedliche Seiten. Zahl, Kopf. Sie wissen, was ich meine. Mrs. Lee, ich glaube, ich muss nicht drum rumreden um den Brei. Haben Sie ein paar Tipps für mich, wer noch etwas wissen könnte? Ich meine, ich habe mit Thomas Burley schon gesprochen. Er ist ja auch der Betreiber des Hotels, in dem ich gerade nächtige. Ach, der. Mrs. West. Ein alter Jugendfreund meines Cousins. Ah ja. Kennen Sie seinen Sohn, Ralph? Ralph, ja, das ist... Ralph kenne ich. Ich verstehe. Sie kennen also Ralph. Ich kenne Ralph, ja. Auch so ein Fatzke. Lisa. Jennifer meine ich. Jennifer Lee. Ich habe gerade aus Lisa gemacht. Lisa. Mrs. Lee. Ich möchte natürlich zur Aufklärung dieses Falles und dieses merkwürdigen Geisterschiffes, was ich einfach nicht für plausibel halte, beitragen Fall. Und ich nenne es mal Fall. Vorsichtig. Denn das ist so mein Ding, an die Sachen heranzugehen. Wissen Sie, das ist eine andere Betrachtungsweise, wenn man die Dinge als Fälle sieht. Man nimmt Sachen ganz anders wahr. Man schaut genauer hin auf die kleinen Dinge im Leben. Gut, genug der Plattitüden gewechselt. Gemischt vor allen Dingen. Von meiner Seite. Mrs. Lee. Ja. Haben Sie Tipps? Entschuldigung. Haben Sie Tipps für mich? Also. Mit wem ich noch reden könnte? Ach, mit wem Sie reden könnten? Naja, ja, ich habe gesagt. Ich dachte, Sie brauchen Tipps, was Sie von unserer Karte wollen. Naja. Das können Sie mir gerne auch verraten. Mit wem könnten Sie... Ja. Eigentlich nichts, wenn ich ehrlich bin. Zu empfehlen gibt es da nichts. Naja, wir sind eben einfache Leute. Solche feinen Pinkel wie Sie, obwohl... Wenn Sie ja so ein Schnüffler sind, Sie werden ja auch nicht allzu reich sein. Aber mit wem Sie reden könnten? Naja, vielleicht mit Miss Westwood. Miss Westwood, ja. Ich habe Miss Westwood gelesen. Ja, die wohnt neben. Also wenn sie jetzt am Hotel, die wohnt da quasi, ja, halt die Straße runter. Westlich. Südlich, meine ich. Also im Wasser. Sie wohnt... Nein, sie ist keine Meerjungfrau. Sie wohnt südlich. Vom Hotel. Und ja, das ist ein etwas kleineres Haus an der Straße. Sagen Sie, ich habe eine kleine Karte. Können Sie mir zeigen, genau, wo sich das befindet? Und sie deutet dir auf die 3. Die 3. Wir nehmen die 3. Wir nehmen die 3. Und da wohnt die Lisa Westwood, die alte Schachtel. Ich glaube, die irgendwie, ich habe das Gefühl, die ist mittlerweile auf Opium. Okay, sagen Sie, diese alte Schachtel. Alte Schachtel. Alte Schachtel. Was hat diese Frau früher gemacht? Wissen Sie Näheres über sie? Ach, Miss Westwood. Also ich kenne sie eigentlich nur schon immer nur als alte Dame. Sie ist irgendwie alt. Okay, Benjamin Button-Syndrom. Ich verstehe. Sie ist immer alt irgendwie. Also ich habe sie noch nie was machen sehen, ehrlich gesagt. Außer die Promenade entlang gehen und Seemannsgarn zu erzählen, weil ihr Mann auf der See geblieben ist, vor vielen, vielen Jahren angeblich. Wie gesagt, ich kenne sie nur, sie ist alt. Sie wirkt manchmal ein bisschen verwirrt. Sagen Sie, hat Mrs. Westwood Katzen? Sie erinnert mich an eine verrückte Frau, die ich mal kannte. Katzen. Soweit ich weiß, nee. Okay. Gut, können Sie mir noch ein Getränk empfehlen von Ihrer Karte? Ich möchte ja nicht unhöflich sein, Mrs. Lee. Ja. Wenn es unbedingt sein muss, wenn Sie sich darauf hier, dann ein Rachenputzer. Ein Rachenputzer. Den okay. Müsste ich schnell herstellen. Geht los. Oh, warte mal, da fehlt die Zutat. Benjamin! Und es kommt aus dem Hinterzimmer ein schlaksiger Junge hervor und mit einem Buch. Und er legt das an die Seite, nicht auf den Tresen, sondern quasi ja auf den hinteren Teil, wo die ganzen Getränke drauf sind. Hol mal bitte die Spezialmischung. Und er geht in den Keller und geht runter und holt die Spezialmischung. Sagen Sie, Mrs. Lee, was ist da drin in dem Rachenputzer? Auf jeden Fall. Gin, Bier und eine geheime Zutat. Eine geheime Zutat, das klingt spannend. Aber meinen Sie nicht, dass mich das ganz schön aus der Bahn kegelt, diese Mischung? Es klingt explosiv. Es klingt explosiv, aber ich denke, das geht schon seinen Gang. Okay, also haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht? Ja. Ich vermute, ich werde es verkraften, aber ich verkrafte vieles. Müssen Sie wissen. Ich habe schon Dinge gesehen. Punkt. Okay, und sie wischt. Guckt sie noch so leicht skeptisch an. Genau. Sie wischt weiter und dann kommt der Typ dann in der Zeit schon wieder hoch, Benjamin, und übergibt Mrs. Lee so ein kleines Fässchen mit Zutat und nimmt sich das Buch und setzt sich an den Tresen vorne. Mhm. Genau. Das ist der Benjamin. Der Benjamin, ja. Ah, okay. Genau, und die Frau, die mischt da rum, Jennifer, die mischt und mischt und mischt. Da ist so ein weißes Pulverchen und das wird damit reingemischt und okay, ich beobachte so diese ganze Szenerie sehr skeptisch. Dann wird noch was aus einem Fass rausgeholt und sie setzt sie dann vor. Also es sieht dann auch eigentlich ganz erträglich aus eigentlich. Es riecht auch okayisch. Okay, ich versuche mal so ein bisschen den Benjamin zu kontaktieren. Da sitzt er daneben mir sozusagen. Beziehungsweise ich sitze ja nicht, ich stehe ja noch. Dann hätte er auf wie kontaktieren? Ne, ich guck mal so rüber. Okay. So an. Ja, er hat sitzt so leicht seitwärts am Tresen und hat so ein Buch aufgeschlagen und ist in das Buch vertieft. Ja, okay. Kann ich das Buch erkennen, was er da liest? Oder was es so grob ist? Würfel mal auf Sehen. Sehen. Ich habe. Würfel mal auf Bibliothek. Zum Beispiel. Mit Texten zu. Ja, würfel mal auf sowas. Vielleicht 20. 18. Also, du siehst auf jeden Fall, dass das ein sehr altes Buch ist. Mhm. Ein handschriftliches Buch. Mhm. Was da jetzt genau drin steht, kannst du nicht erkennen. Okay. Ja, ich versuche ihn mal anzusprechen. Benjamin? Als du näher kommst, schlägt er das Buch zu und schaut dich an. Guten Tag, hallo. Guten Tag, Benjamin. Ein interessantes Buch, was Sie da haben. Sieht sehr alt aus. Was lesen Sie denn? Lesen Sie oft? Der alte Schinken. Lesen mag ich gerne. Ja. Jennifer mischt sich ein. Ja, er möchte Literatur studieren. Mhm. Benjamin, ha! Das ist ein interessantes Vorhaben. Bleiben Sie dran. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Okay. Gut, Benjamin, ich merke schon, ich schüchtere Sie etwas ein mit meiner Detektivpräsenz. Sie sind Detektiv? Ja, ich bin Privatermittler, wie die Leute sagen. Man nennt mich Robert, die Spürnase, und ich tippe kurz an meine Nase. So, tipp, tipp, tipp. Ryder. Ach, guten Tag, Mr. Ryder. Ja, mein Name ist Benjamin. Benjamin Lee. Ach, mein Sohnemann, sagte Jennifer Lee. Benjamin, haben Sie irgendwas beobachtet? Ein Geisterschiff, etwas? Haben Sie etwas gehört? Freunde? Nö. Niemand, also ich habe das. Also natürlich ist das so ein bisschen durch die, sag ich mal, Presse gegangen. Ja, aber nee, ich habe also gesehen habe ich nichts. Okay. Aber die Gerüchte. Ich glaube doch halt so ein Humbug. Die Gerüchte oder? Sind Ihnen geläufig sozusagen. Die Gerüchte sind mir geläufig, ja. Okay. Na gut. Dann Benjamin, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auch Jennifer Lee. Ich schütt noch schnell das Ding rein, so das. Und es brennt wie Hölle, ey. Und ich versuch's mir nicht anmerken zu lassen. Würfel mal auf. Könnt auf Psychologie. Na. Oder überreden. Ne, das passt auch nicht ganz. Aus dem Staub machen passt eigentlich am besten. Würfel mal auf Konstitution. Oder so. Da habe ich 60. 60. So, das ist eine 5. Sehr schön. Das ist eine unglaublich, so machst einen unglaublich souveränen Eindruck. Du machst das, keiner merkt, dass du dir, also dass dir das irgendwas im Rachen getan hat. Aber innerlich kämpfe ich tatsächlich so. Innerlich bin ich extrem dabei, mich zusammenzureißen. Reiß dich zusammen, Ryder, denke ich mir. Reiß dich zusammen. Reiß Ryder. Riser. Riser. Robert Riser. Der Schluckspecht Riser. Ja. Okay. Gut. Und was kriegen Sie noch von mir, Mrs. Lee? Was bin ich Ihnen schuldig? 2 Penny. 2 Penny? Hm? Okay. Die sollen Tabs. Sie haben. Ich habe ja ein bisschen was dabei hier. Ja. Das ist nicht unerheblich wenig Geld. Ich habe ja 290 Pfund dabei hier. Gell? Richtig. Das ist eine. Tja, wie wird das denn umgerechnet? Minus 2 Penny. 1 zu 100, genau. 100 so, das Penny heißt, ich habe noch, Pfund. Das heißt, ich habe noch 289 und 98. Ja. Penny. Ich schreibe das mal hier drunter. Okay. Genau. Gut. Und dann verlasse ich das Interview. Genau. Und mach Benjamin hat in der Zeit wieder sein Buch aufgeschlagen. Okay. Genau. Gut, lass den mal weiter sein Zeug machen. Und begebe mich in Richtung des Hauses von Mrs. Westwood. Also wieder runter. Also das Haus verlässt, also den Pub verlässt, betritt ein, stößt du mit einem Mann zusammen. Hm. Genau. Er sieht ein bisschen abgerissen aus, ein bisschen, naja, hat so eine ältere Melone auf, ist aber jünger. Also ist jünger als du und ist so ungefähr in dem Alter wie Benjamin. Mhm. Ja. Also so Anfang 20. Genau, stößt dich an und schaut ein bisschen grimmig. Oh, Verzeihung. Da sind wir ja gegeneinander geraten. Ha, das passiert manchmal, wenn man nicht genau guckt. Mein Name ist Robert Ryder. Wer sind Sie? Guten Tag. Komplett cringy. Er dreht sich rum und geht Richtung Benjamin. Okay, ich gucke dich ja einfach nur grimmig an. Okay, ich gehe weiter. Tag Benjamin, sagt dann, hörst du noch, wie er sagt. Mhm. Du verlässt ja dann den Raum. Okay, gut, ich gehe erstmal weiter. Jawohl. Zu Mrs. Westwood. Die Sonne senkt sich langsam, du gehst quasi wieder Richtung Stadt. Mhm. Die Sonne senkt sich weiter. Die Sonne senkt sich. Du gehst zu, was, Lisa Westwood. Genau. Genau. Okay, also mache ich meinen Weg wieder vorbei am Hafen. Genau, am Hafen siehst du eine Person, die dir bekannt vorkommt. Mhm. Genau. Okay, dann gehe ich mal auf diese Person zu. Genau. Du gehst auf die Person zu und du erkennst Ralph. Ralph Burley. Okay. Der Sohn vom Hotel, der fummelt gerade an einer kleinen Schaluppe rum. An einem kleinen Segelschiff. Hallo, guten Tag, Ralph. Lang nicht gesehen, ne? Ach, Sie schon wieder. Ralph, was haben Sie vor? Wollen Sie heute noch einen kleinen Ausflug machen? Oder kümmern Sie sich nur um die Schaluppe? Oder fragen Sie mich wirklich, was ich jetzt hier mit dem Boot machen will? Oder ist Und er zeigt stolz an seinem Revers einen Anstecker. Ah, ich sehe schon. Was sehe ich auf dem Anstecker? Wie sieht er aus? Da muss ich mal schnell nachgucken. Genau, das ist ein verschnörkeltes goldenes Emblem. Emblem? Hast du ein Emblem? Geh weiter. Das sind Buchstaben drauf. BSSA. Okay. BSSA. Genau. BSSA. Genau. Okay, ich mache mir jetzt nochmal eine kleine Runde hier durch unser schönes. Ich segel jetzt einfach nochmal eine Runde. Okay, ich merke schon. Ich will Sie nicht weiter aufhalten, Ralph. Ich ziehe dann mal weiter meines Weges. Gut segeln, sage ich mal. Gut Schiff. Und geh weiter. Und er ist so richtig genervt von dir und er sagt, ja, segel heil. Du Birne, so ungefähr heißt es so, ja. Oh, du kriegst mir ja nicht auf den Sack. Genau. Okay, gut. Dann setze ich mal meinen Weg fort. Jawohl. In Richtung Mrs. Westwood. Genau. Als du am Conch Sea vorbeigehst, riechst du langsam die Abendszeit, die Abendbrotzeit an. Bricht, danke. Also die Abendbrotzeit anbricht und freust dich nachher auf das Abendbrot. Mhm. Ne? Die Sonne geht ein paar tiefer. Ich schnupper schon mal. Oh, meine feine Nase. Was rieche ich da? Ach nee, das ist ja Jacques Roussel. Und wir haben mittlerweile so viele Charaktere, dass man durcheinander kommt. Ja. Das ist halt auch schon so schizophren. Genau. Und du gehst weiter Richtung Lisa. Westwood und vor dem Haus, was ein bisschen älter ist, schon ein bisschen ranziger, siehst du eine Katze sitzen. Ja. Genau. Hallo, meine kleine Mieze, Katze, ich gehe direkt hin. Und die, komplett distanzlos. Und du lässt sie streicheln. Und dann streiche ich einmal schön das Fell. Und lache dabei einfach, obwohl niemand in der Nähe ist. Genau. Ein bisschen weird ist ja. Die Katze lässt sich das gefallen und sie dreht sich rum und geht die Promenade runter und du scheinst ein Augenrollen. Ja, kannst du haben. Okay, gut, ich klopfe nun an die Tür. Jawohl. Ja! Guten Tag, Ma'am. Ich kaufe nichts. Ich habe auch nichts zu verkaufen, Ma'am. Ich kaufe nichts. Mein Name ist Robert Ryder. Ich kaufe nichts. Mrs. Westwood. Ja? Ich bin Robert Ryder. Und ziehst so richtig lang. Ein Mitarbeiter? Nein. Ich bin Detektiv. Was ist schief? Ryder. Okay, ich versuche mal, ob ich die Tür aufmachen kann. Die Tür geht nicht auf, aber du hörst schlurfende Geräusche hinter der Tür. Und die Tür wird langsam einen Spalt geöffnet. Guten Tag, jetzt müssen wir ja nicht mehr so schreien, Mrs. Westwood. Ja? Mein Name ist Robert Ryder. Ach, Mr. Ryder. Ich bin Privatermittler und bin hier unterwegs. Was für ein... Ich hätte jetzt fast gesagt, was für ein Hitler. Oh Gott. Zum Glück habe ich es gelassen. Hätte so Stifler draus machen können. Hitler, Bettmittler. Private Stifler. Mrs. Westwood. Ja. Ich habe Ihren Zeugenbericht gelesen im Plymouth Daily. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Sie haben berichtet von einem Geisterschiff, was Sie gesichtet haben. Ja, das war ein Ding, das können Sie mir glauben. Ho, Wahnsinn, was da los war. Ich hatte fast einen Stift in der Hose. Mrs. Westwood, da sind Sie ja noch mal gerade so davon gekommen, dass dieses Schiff Sie nicht erwischt hat. War es denn weit weg? War es weit draußen? Ja, es war. Ich konnte es gut sehen. Ich habe ja auch eine Brille. Es war, naja, wie soll ich sagen? Es war auf jeden Fall definitiv nicht direkt am Strand. Haben Sie etwas Genaueres erkannt bei dem Schiff? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ist Ihnen dieses Schiff vielleicht bekannt vorgekommen? Haben Sie das schon mal gesehen, oder? Nein, das habe ich noch nie vorher gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie die Zeitung wirklich gelesen haben. Da steht ja drin, dass zum Beispiel, das hatte alles so, wie soll ich sagen, das hat zerrissene Segel gehabt und... Ich erinnere mich, das habe ich gelesen. Und das war ja nix. Das war nix. Ja, aber ich habe mich halt gefragt, warum hat das so lange gedauert? Also warum geht das so schnell? Warum kann das so schnell fahren? Und ich bin meinen 70 Jahren, Sie wissen ja, da denkt man auch mal langsam, man wird ein bisschen schwachsinnig, aber nein. Mr. Burley hat das ja auch gesehen. Und sogar meine beste Freundin, Miss Carrie, Deborah. Carrie Deborah. Genau. Also Deborah Carey, Mrs. Carey. Carey. Gibt es ein Horrorfilm, der Duck heißt Carey? Mrs. Westwood, sind Ihnen irgendwelche seltsamen Sachen außerdem aufgefallen? War irgendwas anders? Haben Sie irgendwelche Geräusche wahrgenommen? Geräusche? Wissen Sie? Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, aber ich höre nicht mehr allzu gut. Aber ich stand an meinem Schlafzimmerfenster, zeigt auf das Fenster, was quasi über der Tür ist. Das ist hier vorne raus. Und ich habe durch die geschlossenen Fenster nichts gehört. Nicht mal das Rauschen der See. Wissen Sie, das Rauschen der See? Es erinnert mich immer an meinen Mann. Ich höre euch ja ganz genau zu. Es erinnert mich immer an meinen Mann. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie die Lady. Ich habe meinen Mann auf See verloren, wie die Lady Anne Breathock. N? Anne. Ach, ich so genuschelt, Alter. Breathock. Breathock. Wie die Lady. Breathock. Genau. Die Lady Breathock. Ja, die berühmte Sage. Sagen Sie mir, ich habe diese Sage noch nicht gehört. Können Sie mir die kurz zusammenfassen? Mrs. Westwood, ich muss nämlich zum Abendbrot. Meine Nase riecht einen wunderbaren Braten. Ich muss nämlich zum Abendbrot. Du bist ein Kumpel. Ja, das ist eine Sage. Was kommt jetzt? Über die Lady, die... Die Lady Anne Breathock? Ja. Die mal in dem Castle gewohnt hat. Und, ja. Genau. So ganz... Meinen Sie, die Breathock heute noch dort? Oder? Mann, die ist tot. Auf jeden Fall. Ja, das ist... Du merkst jetzt wirklich langsam so, sie rudert rum. Sie kennt die Story. Aber sie ist halt schon was älter. Hm? Und ja, irgendwie hat die ihren Mann verloren. Und so. Also so ganz genau kriegst du das von ihr einfach nicht raus. Dann hat die auch einen Reifen verloren, die Frau. Sagen Sie, Mrs. Westwood, letzte Frage. Ja? Ihre Freundin, Deborah. Carrie! Wo wohnt sie? Ja, die wohnt quasi, ist meine fast direkte Nachbarin. Die wohnt quasi in der Querstraße hinter mir. Und die sind noch vier, genau. Aber sie hat eine wunderbare Sicht aufs Meer. Vielleicht kann sie ihm mehr sagen. Sie ist auch ein bisschen jünger als ich. Es könnte sein, dass sie mehr gesehen hat mit ihrem Meerblick. Okay, dann danke ich Ihnen, Mrs. Westwood. Dann möchte ich Sie nicht weiter stören. Vielen Dank für diese Infos. Ich gehe da mal zum Abendbrot. Okay. Sag ich ihr. Ich bleib bei meiner Story. In Wirklichkeit gucke ich mal, wie es so mit der Sonne aussieht, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, ist noch. Also ein bisschen hast du noch. Okay, dunkel ist das nicht. Dann bewege ich mich weiter Richtung Süden sozusagen und guck mal, ob ich die Frau Carrie, Mrs. Carrie, noch aufspüren kann, auffinden kann. Genau. Dann gehst du hin. Mhm, ja. Na, und dann machst du das. Gut. Genau. Ja. Okay, dann komme ich dort an. Ja. Das klang gerade so wie, ja, kannst du machen, aber du wirst niemals ankommen. Doch, kannst du es machen und du kommst sogar an. Willkommen im Labyrinth von Kern. Das Kernotaurus. Jesus Kern. Okay, gut, ich komme dort an. Ich muss das hier mal schnell aufmachen, Leute. Leute, das kribbelt immer so. Wir müssen jetzt zwischendurch auch versorgen. Das Abendbrot steht an. Genau. Nicht nur Rob Ryder hat Bock aufs Abendbrot. Kurz eine Schnitte einwerfen. Mrs. Westwood, ich muss zum Abendbrot. Dann würde ich jetzt beeilen, dich, du Schnalle. Ey. Das ist halt auch so die schlechteste Ausrede der Welt, gell? Ich muss zum Abendbrot. So wie früher. Wie früher, wenn man mit Kumpels draußen war, wo man noch kleiner war. Ich muss los, ich muss zum Abendbrot. Ich muss um 6 zu Hause sein, da gibt's Abendessen. Ja, du kommst an. Ich versuche meinen Weg dorthin zu meistern, genau. Mhm. Und du kommst auch an. Du kommst dort an. Dass, je weiter du in den Ort reingehst, zumindest, dass da halt weniger Leute unterwegs sind. Mhm. Ja, mehr so Arbeiterklientel und weniger Menschen im Allgemeinen. Okay, ich klopf doch mal an der Behausung. Du klopfst. Und es kommt auch jemand. Mhm. Öffnet die Person die Tür? Mhm. Ja. Genau. Vorne steht eine freundliche, recht kleine, ältere Dame. Mhm. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Mein Name ist Robert Ryder. Sie müssen Mrs. Carrie sein. Richtig, ja. Ja. Das bin ich. Ihre Freundin, Mrs. Westwood, hat mir gesagt, dass ich sie hier finden kann. Ach, Lisa, ein Engel. Sie ist manchmal ein bisschen verrückt. Obwohl, eigentlich nicht. Sie ist halt einfach alt. Aber ich mag sie sehr gerne. Ja, nun denn, die Gebrechen kommen hinzu mit steigendem Alter. Ich merke das auch. Ich bin jetzt 35, Mrs. Carrie. Ja, sie junger Spund. Und ich merke, dass meine Nase auch nicht mehr, ich tippe wieder auf die Nase, nicht mehr ganz so mitmacht, wie ich es möchte. Dennoch rieche ich das, was ich riechen muss. Das Abendessen vielleicht? Das auch. Und ich rieche hier das Information, Mrs. Carrie. Was denn für Information? Ich rede von einem Geisterschiff, was gesichtet wurde. Mhm. In der Bucht. Haben Sie dort irgendwas beobachtet? Mrs. Westwood hat mir gesagt, dass Sie einen wunderbaren Blick aufs Meer haben, dass Sie mehr gesehen haben könnten. Ja, habe das Meer gesehen. Sie haben das Meer gesehen? Ja. Haben Sie auch das Geisterschiff gesehen? Das habe ich tatsächlich gesehen. 2 Tage nach Vollmond, können Sie es glauben? Wahnsinn. Ich glaube es Ihnen. Ich war nachts spazieren. Ich gehe öfter gerne mal nachts spazieren. An der Promenade. Unser kleines verschlafenes Örtchen Kärnten ist recht sicher. Da kann man das machen. Auch als ältere Frau wie ich. Kärnten ist ja jetzt auch ein bisschen leerer geworden. Es gibt weniger Leute, die kommen. Unser kleiner Kurort ist ein bisschen am Verblühen. Die Leute, die Kurgäste, sie wollen lieber in modernere Kurorte, wie Bath. Aber ja, ich liebe meinen Kern. Und deswegen, das ist so mein, ich kann recht schlecht schlafen. Ich bin schon eine ältere Frau, wie Sie sehen. Aber Sie haben sich gut gehalten, wenn ich das sagen darf, Mrs. Carey. Würfel mal auf Lügen. Lügen? Nein. Na, ich habe hier überreden. Aber überreden ist es gerade nicht so richtig. Wir können auch einfach hier. Ja. Genau. Ja. No. Vielleicht, naja, Geschick. Hm. Vielleicht Erfahrung. Erfahrung, ja. Erfahrung. Okay, da habe ich 60, Leute. Eine 19. Stark. Bin mal gespannt, ob das Würfelglück so bei mir bleibt. Ach, Mr. Ryder. Sie sind ein netter Mensch. Als ich nach Hause ging, mehr sagst du nicht dazu. Als ich nach Hause ging, wollte ich dann nochmal mit meinem Fernglas schauen. Und sie greift so hinter die Tür und holt so einen wirklich richtig großen Spannemann raus. Also ein richtiges Ding. Hm. Und damit habe ich es dann gesehen. Hey, ein tolles Teil haben Sie da, Mrs. Curry. Ja, wirklich schön, ne? Da habe ich geguckt. Und da habe ich gesehen, da war ein Skelett an Bord. Das hat geleuchtet. Das war ein Schock, das können Sie mir glauben. Mhm. Lisa hätte jetzt gesagt, sie hätte fast einen Stift in der Hose gehabt. Das hat sie tatsächlich gesagt. Sie kennen sich verdammt gut. Ja, sie ist halt meine beste Freundin, was soll ich sagen? Und das für so ein Fernglas ist halt wirklich richtig praktisch. Kann man gut gebrauchen. Wissen Sie, Ihre Freundschaft erinnert mich an ein Lied, das ich früher gern gesungen habe. Die Melodie ging etwa so. Deborah und Carrie, beste Freundinnen, sind zusammen in Kärden. Richtig toll, sehen ein Geisterschiff. Fang an, Leute, so langsam zu klatschen. Und ich versuche, es aufzuspüren. Robert Ryder. So, und mach noch so eine coole Pose dazu. Aber warum ist mein Vor- und Nachname miteinander befreundet? Was habe ich gesungen? Deborah und Carrie. Fuck. Lisa und Deborah. Zugabe gibt es noch drauf. Und sie ärgert sich. Sie ärgert sich einfach nur. An den folgenden Tagen habe ich auch nochmal versucht zu sehen. Habe mich wieder postiert mit meinem Fernglas. Und sie zeigt es nochmal. Das ist wirklich ein schönes Teil. Und sie... Aber es kam leider nicht nochmal zurück. Hm. Haben Sie bei dem Skelett irgendwas Besonderes erkannt? Hatte es ein Schwert in der Hand oder irgendetwas? Nein. Eine Kapitänsmütze? Es war einfach nur ein Skelett. Es hat geleuchtet. Grün. Ein grünes Skelett? Ja. Und es leuchtet grün? Okay. Ja. Damit kann ich arbeiten. Richtig. Grünes Skelett. Ich mache mir Notiz. Verstehe. Okay, ist Ihnen sonst irgendetwas Besonderes aufgefallen? Sagen Sie, kennen Sie die Sage von Lady Anne Braffock? Ja. Ja, die kennt, die kennt eigentlich, kennen viele. ihre Freundin Mrs. Westwood wollte mir die auch schon erzählen, aber ja, sie hat sie nicht mal ganz zusammenbekommen. Auf jeden Fall ist da jemand gestorben, habe ich mitbekommen. Ja, richtig, die Lady Braffock. Braffock. Die Lady Braffock. Weißt du, was jetzt geil wäre? Ein Breff. Okay. Können Sie mir Näheres zu der Sage sagen? Was es genau damit auf sich hat? Was erzählt diese Sage über diese Lady? Was hat sich dazu getragen? Warten Sie einen Moment. Und sie geht. Sie drückte das Fernglas in die Hand und geht kurz rein und holt eine kleine Broschüre raus und liest dir Folgendes vor. Mhm. Die Sage von Caerdon Castle. Es lebte auf Caerdon Castle die bedauernswerte Lady Anne Braddock. Natürlich muss man das so dumm aussprechen, das gehört dazu. Die gegen ihren Willen mit dem grausamen alten Lord Moore, M-O-R, Braddock verheiratet worden war. Als man eines Tages der Einladung eines verbündeten Edelmanns auf das Festland folgte, verliebte sich Lady Anne an dessen Hof in einen jungen bretonischen Seemann. Dieser erwiderte die Gefühle der schönen Frau und begleitete das Ehepaar Braddock unter einem Vorwand nach Caerdon Castle. Die heimliche Liebschaft dauerte fast ein Jahr an, ehe das verbotene Verhältnis entdeckt wurde. Lord Braddock war von Sinnen vor Zorn. Er jagte den Seemann davon und verbot ihm, bei Androhung des Todes jemals wieder einen Fuß auf die Insel zu setzen. Lady Anne sperrte er in ihr Turmgemach, wo sie auf das Schicksal, das er ihr zugedenken würde, warten sollte. Verzweifelt und ohne Hoffnung auf Flucht oder Wiedersehen mit ihren Liebsten stürzte die Unglückliche sich auf dem Fenster ihres Gefängnisses in die gischtende See und wurde von den Wogen verschlungen. Seitdem sieht man in manchen Nächten ein fahles, geisterhaftes Licht in den Ruinen der Burg oder an jener Stelle über dem aufgebühlten Meer, wo Lady Anne Braddock versank. Ihr bretonischer Geliebter, der von ihrem Schicksal nichts ahnte, so wird erzählt, kam später mit seinem Schiff zurück, um sie zu befreien. Trotz aller Warnungen vor den gefährlichen Strömungen und den Felsen versuchte er, an die Insel zu landen. Und das Schiff zerschellte. Sein Schiff, seine Mannschaft und er selbst fanden ihr Ende in den Fluten. Eine gruselige Geschichte. Es ist der Bretone. Mrs. Carey. Es ist der Bretone, der am Bord des Segelschiffs war. The Great Bretone. Oh, yes. I'm the Great Bretone. Okay, vielen Dank für diese kleine Sage, dass ich sie einmal genau hören konnte. Mrs. Carey. Bitteschön. Ich danke Ihnen herzlich für... Mein Jünglein. Für ihre Zeit und ja, das Vorlesen und Vortragen dieser interessanten Sage. Wissen Sie, was ich denke, Mrs. Carey? Ich denke, das hängt alles zusammen. Und meinen Sie? Und starre so. Es ist wirklich in die Ferne. Es ist wirklich der Edelmann? Es könnte sein. Nein. Es könnte auch sein, dass es einfach Skeletto ist. Wer ist das denn? Skeletto. Das segelnde Skelett von Bristol. Oh Gott. Es segelte. Was? Warum auch immer es in Bristol rumsegelt. Aber ich habe davon gehört. Hat Bristol manchmal überhaupt mehr Zugang? Es segelte über die Straßen. Ich glaube. Ich war schon mal in Bristol übrigens, ohne Scheiß. Wirklich. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Es segelte auf jeden Fall herum. Egal, vielleicht war das auch nur so ein Ding, was ich mir mal in meinen Kindheitstagen ausgedacht habe. Oh Gott. Und sich spielen Sie diese Streiche mit mir. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ich glaube, es hängt alles zusammen. Okay. Mrs. Carey. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen, Mister? Ich werde mich später melden bei Ihnen. Okay. Deborah. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Mahlzeit. Deborah. So, sie schließt die Tür. Und damit kannst du in dein Inventar ein Fernglas eintragen. Geil. Denn sie hat es nicht mehr zurückgenommen. Geil. So, und ich denke mir so, ich könnte noch mal anklopfen. Die Verabschiedung war schön. Wir sind durch. Fahre kurz. Kann ich von dort aus jetzt das Meer sehen? Nee, gell? Ich bin ja mittendrin so. Nee, du bist quasi hier vor einem Haus. Zwischendrin. Dann gehe ich mal ein paar Schritte wieder vor bis zum bis zur Küste. Du kannst jetzt das Meer sehen. Und schau mal durch mein Fernglas, ob ich irgendwas erspähen kann. Mal so einen Rundblick so Richtung Nordcliff, Richtung Kärnten Castle. Langsam zieht der Mond auf. Das Dunkel ist, es ist schon dunkel geworden in der Zeit. Der Mond. Der Mond, du siehst, der Mond ist nicht voll. Verdammt. Es ist quasi, deswegen bist du ja auch extra einen Tag vor Vollmond eingereist. Verdammt, das bringt alles ja gar nichts. Okay, ich pack's wieder ein. Genau. Und? In eine, lass mich raten, in eine Tasche. In eine meiner Taschen. Genau. Denn man kann nie genug Taschen haben, leider. Okay, gut, dann denke ich mir, ach, ich wollte ja eh zum Abend Brot. Ja, okay. Los geht's. Und ich gehe zurück zum Hotel. Genau. Und betrete dort die, das war ein bisschen Scatman quasi. I'm a rider. Und betrete dort die Hotellobby. Fällt mir was ein. Ja. Entschuldigung. Das war mal ganz schlimm beim Geocache. Ja. Da haben wir das durch den Wald geschallt. Auf jeden Fall. Geschallert, ey. Geschallert. Okay, gut. Ich gehe zurück zum Hotel und erkunde mich kurz an der Rezeption, wo ich das Essen zu mir nehmen kann. Genau. Und er weist quasi von sich aus nach links und dir nach rechts. Gegenüber von der kleinen Bücherecke. Genau. Okay, gut. Dann gehe ich dorthin. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Bitte. Bitte. Genau. Und du siehst, dass da auch schon jemand drin sitzt, und zwar du erkennst ihn, das ist der kleine, warte mal, wie heißt der? Der Ralph Burley. Der ist da gerade auch zu Abend. Ah, der ist auch. Der ist von seiner kleinen Segeltour zurück. Mhm. Genau, aber er mustert dich nicht wirklich, er sitzt halt und isst. Mhm. Genau. Okay. So kleines, kleiner Bereich, genau. Mhm. Stör ihn da jetzt auch nicht. Ja. Und gucke einfach mal, dass ich mein Essen zu mir nehme. Genau, kannst du machen. Okay. Es gibt Braten, wie du es gerochen hast. Meine Nase lässt mich nie im Stich. Ich spreche so mit mir selbst und tippe auf die Nase. Ich freue mich richtig. Und zwinge auch so mich selbst an, einfach so. Okay. Weil ich mich halt auch selbst einfach verdammt gut finde. Ja. So. Okay. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um, ob mir sonst noch irgendjemand auffällt dort in dem Raum. Also ja, ob jemand wiedererkennen oder so? Nee, wiedererkennen auf jeden Fall nicht. Da ist sonst noch jemand, eine junge Dame, die das Essen reicht. Hm. Und durch eine Tür, die immer auf und zu geht, eine Klapptür, erhaschst du einen Blick in die Bücher quasi. Genau. Okay, ich guck mal, ob Ralph schon fertig ist mit seinem Essen. So. Also ich nehme so meins zu mir, guck mal, wie weit er so ist. Er muss ja schon ein bisschen weiter sein eigentlich. Ja. Außer er ist verdammt langsam. Genau. Ralph hat sich über eine Zeitung gebeugt, denn er ist fertig mit Essen, hat den Teller zur Seite geschoben, hat sich über eine Zeitung gebeugt. Okay, ja, dann schmeiß ich mir mal noch kurz was ein, schlingt das kurz runter. Ja. Und putz mir noch kurz ein bisschen Mund ab, dass ich auch wunderschön aussehe, wenn ich hingehe. Und also adrett. Charmant. Das ist mir wichtig. Okay. Und ich gehe dann hin zu Ralph. Es gelingt ja nicht, zur Feile zu machen. Geh hin zu Ralph und sage, na, war die Segeltour erfolgreich? Mr. Burley. Schau dich an. Junior. Ja. Na klar, ich bin doch wieder da. Alles gut gelaufen und die See tut mir nichts. Ich merke schon, Sie sind nicht sehr gesprächig, Mr. Ralph Burley. Was haben Sie denn gesehen auf Ihrer Segeltour? Haben Sie was Schönes entdeckt? Wasser. Waren Sie hier zufällig unterwegs Richtung Kärnten Castle? Nein. Okay. Also nur. Würfel mal auf Lügen. Also auf Psychology oder sowas. Gleich 20. Ja, 40. Genau, du glaubst ihm, dass er nicht in Richtung Norden unterwegs war. Na gut, dann möchte ich Ihnen das glauben. Vielleicht wissen Sie es ja sogar. Ich glaube es zu wissen, dass ich es glaube. Genau. Wissen Sie? Ich glaube Ihnen. Rev. Gut. Kann ich meine Zeitung weiterlesen? Ich glaube Ihnen. Dabei ball ich so ein bisschen die Faust zusammen, beiß mir innerlich auf die Zunge, sag, einen schönen Abend noch. Geh weg. Danke. Er nimmt wieder seine Zeitung hoch, auf den große Buchstaben stehen. Große Buchstaben? Okay, ich versuche noch kurz so einen Blick hin zu erhaschen. Es gelingt dir. Mhm. Die Buchstaben BSSA. Mhm. Okay, gut. Ich begebe mich mal weiter Richtung Zimmer, also wieder in die Lobby und guck mal nochmal am Tresen. Ist da gerade der Thomas Burley gerade unterwegs? Ja, der ist da, genau. Okay, dann gehe ich nochmal zu Thomas Burley, spreche ihn an und sage, hallo Mr. Burley, guten Abend. Guten Abend. Das Essen war vorzüglich, muss ich Ihnen sagen. Es hat gemundet, dieses Gaumengefühl, dieser Braten. Ich habe es schon von Weitem gerochen. Wissen Sie, Mrs. Westwood hat schon schon davon gehört, wie sehr ich geschwärmt habe, mich gefreut habe aufs Essen. Mrs. Westwood ist ja wirklich eine sehr lustige alte Dame. Etwas verschmorbelt, aber ganz, ganz nett, mit ihr zu sprechen. Entschuldigung, das gehört jetzt nicht wieder zu. Ich habe außerdem noch mit ihrer Freundin, Mrs. Deborah Carey, gesprochen. Die zwei Drahtschweiber? Ja. Okay. Ja, die haben tatsächlich ein paar Sachen gesehen. Ich meine, Sie haben ja das Geisterschiff auch gesehen, ja, Mr. Burley. Sie berichteten mir von einer Sage, von einer Lady Anne Braffock. Ja. Und dabei fliegen nur so ein paar, so spuckig aus Versehen leicht. Leicht Bratensoße retten. Mrs. Braffock. Braffock. So, man fliegt kurz ein bisschen was raus. So, ich versuch's noch, ich sehe das noch so wegfliegen und versuch's charmant zu überlächeln. Ja. So. Sag, kennen Sie die Sage? Haben Sie davon gehört? Natürlich. Das ist was ganz örtlich Spezielles. Ja, genau. Deswegen haben wir auch immer so eine kleine Sagenabteilung in unserer kleinen Besucherbibliothek, unter anderem auch interessant. Zeitschriften von der BSSA. Mein Sohn ist Mitglied und Sie können gerne, wie gesagt, das können Sie gerne sich auch mal was mit aufs Zimmer nehmen oder sonstiges. Mhm, okay. Das ist quasi zu Ihrer Verfügung mit da. Okay, vielen Dank, Mr. Burley. Ja, dann hat nämlich leider keine Bibliothek, ja, und deswegen haben wir das so ein bisschen für unsere Gäste, wenn welche kommen. Mhm. Dann könnt ihr die auch mit benutzen. Okay, vielen Dank. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit Ihnen zu reden, Mr. Burley. Bitte sehr. Es ist mir immer wieder eine Freude, so Gäste zu begrüßen zu bedienen. Zu begrüßen zu können in unserem schönen Kurort. Dann werfe ich noch so ein hässliches Lachen hin, so ein schmitziges. Und geh weg. Okay. Er wischt deine Rotze weg vom Tresen. Okay. Gut, dann gehe ich mal zu dieser Bücherecke. Jawohl. Bücherecke. Genau. Und fuck, ey, der Schakrusel, der kommt ganz schön durch. Ja. Klingt auch noch eine Fortsetzung. Ja. Und guck mal dort nach Büchern eben, die mich da ein bisschen schlauer machen können, eben Richtung BSSA. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt so richtig. Ja. Und auch über so Sagen, also ob ich da was finde über genau diese Sage von der Lady Anne Braffock. Genau. Dann schauen wir auf Bibliothekslesen. Bibliothek. So, Kartiererei. 20 bei Bibliotheksnutzung. Mhm. Eine 56. Ja. Über Lady Anne Braffock findest du exakt dieselbe Broschüre, die dir auf Mrs. Carey vorgelesen hat. Okay. Gut, die brauche ich ja nicht nochmal mitnehmen. Genau, die BSSA-Zeitschrift, die findest du auch. Ja, okay. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Genau. Und nehme ich mit aufs Zimmer. Gut, okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei der Fähigkeit Verborgenes erkennen. Ja. Da kann ich doch gucken, ob ich irgendwelche Geheimnisse entlocken kann, so den Dingen, oder ob ich irgendwo geheime Schalter oder sowas irgendwie sehe. Kannst du machen. Würde ich gerne an der Stelle mal probieren. In dem Bücherregal oder wo? In dem Bereich halt. Ob ich da irgendwas Ja, dann was sehe. Oder was wir auch alternativ machen können, wäre Spurensuche. Da ist sogar 35. Gut, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Wenn wir Verborgenes erkennen, will ich gucken, ob irgendwo ein geheimer Mechanismus ist. Oder will ich gucken, ob ich irgendwelche Spuren, aber Spuren macht keinen Sinn in so einer Regel. Ich würde eher auf Verborgenes erkennen gehen. Ja. So, 30 habe ich da. Eine 3. Sehr schön. Jeho. Der erschließt sich nichts Verborgenes. Schade. Aber gut gewürfelt. Gut gewürfelt, also kann man nichts sagen. Manchmal kann man ja Glück haben, dass man ja ein Geheimnis entdeckt. Genau. Sagte Rob Ryder zu sich selbst. Aber ich habe verdammt gut erkannt, dass hier nichts ist. Richtig. Du bist hier hundertprozentig sicher, dass da nichts Geheimes ist. Ich bin absolut überzeugt. Das ist ja auch schon mal eine... Ich sage das so laut in den Raum. Ich bin absolut überzeugt, dass hier kein verborgenes Geheimnis ist, weil ich nochmal zeigen will, was ich für ein geiler Hund bin. Ist nicht, wie geil er aussieht? Mit seinem Mantel. Ja. Okay, gut, dann gehe ich hoch auf mein Zimmer. Das kannst du tun. Und führ mir dort mal, mach's mir ein bisschen gemütlich. Ja. Mach mir ein bisschen Bett fertig und so und zieh mir Bett. Who's bad? Ziehst du deinen Mantel aus oder schläfst du in meinem Bett? Ja, ich zieh den aus. Okay. Aber ich hänge mir den möglichst in Griffweite quasi gleich hin. Ist da nicht ein Stuhl im Raum? Redest du mit deinem Mantel auch? Ja, ich rede mit meinem Mantel. Also redet dein Mantel mit dir? Ich bin sehr überzeugter Taschist. Ist er eigentlich auch aus Wildleder, oder? Der leider nicht. Aber ich arbeite dran. Arbeite dran, dass er noch wildlederiger wird. Okay, ich hänge mir den auf jeden Fall in die Nähe und ja, das gelingt dir. Zwinker ihn nochmal zu, morgen geht's weiter. Mit Rob Ryder. Genau, okay. Kannst du alles machen. Ich habe dem Mantel auch mittlerweile einen Namen gegeben, der heißt Tashi. Einfach Tashi. Tashi arbeitet als Rezeptionist in Frankfurt. Rezeptionist. Sie wollen einchecken, ich check ein. Check ein, check ein, check aus. Okay. Und zieh mir dabei nebenbei diese BSSA-Lektüre, Zeitschrift. Genau. Zu Gemüte. Und guck mal, was jetzt überhaupt BSSA bedeutet. BSSA bedeutet British Sea and Sailing Association. Dies ist eine Zeitschrift für Hobby-Seemänner. Mhm. Genau, das ist halt einfach nur absolutes Special Interest Kram. Okay. Die neuesten Knoten, die neuesten Modelle, Schiffsmodelle, Pflegetipps. Okay. Sich irgendwo ein Bericht über. Und das beginnende Einsetzen der kombinierten Yachten von Dampfschiffen, also Dampfjachten mit Segelunterstützung. Okay, ich gucke mir das so ein bisschen durch und dabei denke ich mir so. Geil, Schiffe. Würfel mal auf. Diese Pause. Willst du mal ganz kurz was gucken? Würfel mal auf nichts. Würfel mal auf. Ja, einfach mal auf Glück. Auf Glück. Hm? Der Glück habe ich 55. Na? Okay. Gerade geguckt, wo Glück steht. 81. Du schläfst ein. Rob Ryder macht ein Schläfchen. Genau. Okay. Richtig. Damit ist der erste Tag vergangen. Genau, der zweite Tag bricht an. Tag 2. Genau. Ist jetzt heute Vollmond? Heute ist Vollmond. Heute ist Vollmond. Heute ist Vollmond. Interessant. Genau. Okay. Gut, ich stehe auf. Und mach mich kurz frisch. Und dann schnappe ich schon mal meinen Mantel und begebe mich runter in die Rezeption, in die Lobby zur Rezeption und will erstmal mein Frühstück zu mir nehmen. Du merkst, als du runtergehst, wie aufgeregt eine junge Frau mit Mr. Burley redet, der hinterm Tresen steht und wieder seine Rezeptionsarbeit macht. Wie eine junge Frau verrückt mit ihm, also nicht verrückt, sondern aufgeregt mit ihm redet. Und Ich versuche mal wieder reinzuhorchen. Ja, also mal. 30. 30. 50. Mhm. Leute, das läuft nicht. Ja doch, das ist doch. Meine Glücksträne ist jetzt vorbei. Du hast schon erfolgreich keine Geheimnisse gefunden. Das war gut. Das war verdammt gut. Ich habe erfolgreich nichts gefunden. Genau. Ja, dann verstehst du. Ich höre gar nichts. Okay. Ich würde gerne mal noch. Wenn man Sprache nur riechen könnte. Das wäre eine Fähigkeit, die ich noch bräuchte. Ich versuch's mal mit Psychologie noch. Also ich würde gerne mal so gucken, wie sie auf mich wirkt, so die Frau. Und ja, sagst du, das ist ja, so hektisch. Wahrscheinlich. Na, 20 habe ich da. Ja, 45. Gut. Du siehst eine sehr aufgeregte und hysterische Frau. Wie ich dachte. So wie es der Anschein erweckt. Ja. Okay, ich versuche mich so ein bisschen unauffällig langsam zu dem Gespräch dazuzustellen, so langsam so dem näher zu kommen. Sie hören auf mit Reden und schauen sich an. So, ich gucke so ein bisschen erst so komplett überzeugt und als sie mich angucken, gucke ich überrascht kurz, versuche es mir aber nicht anmerken zu lassen, gucke wie so Ninja nach links und rechts und sage, guten Tag. Guten Morgen, Mr. Ryder. Alles in Ordnung hier? Antwortet Herr Burley. Mr. Burley. Ja. Und schickt und sagt zu der Dame, Eleanor, wir reden nachher weiter. Eleanor. Und sie dreht sich rum und geht. Habe ich die schon mal gesehen? Nein. Eleanor, sie sein können bei der Essensausgabe. Eleanor. Machen Sie es gut, Eleanor, sag ich ihr nur. Einen schönen Tag. Sie geht. Okay. Schönen guten Morgen, Mr. Burley. Morgen. Und heute haben wir ja Vollmond. Wussten Sie es schon? Ja, das wusste ich. Das wird ein vollmondiger Geschmack, vielleicht auch beim Frühstück jetzt. Hä? Sehr lecker, ja. Ein sehr leckeres Frühstück. Gucke ihn dabei so eindringlich an, bisschen seltsam. Und geht zum Frühstück. Okay. Ja. So, bis später. Es gelingt dir, ja. Du kannst zum Frühstück gehen. Yes. Zum Frühstück gibt's ein typisches englisches Frühstück. Nicht würfeln kann ich. Alles, was ich nicht würfeln muss, gelingt mir. Das ist schon mal gut. Man muss die Sachen positiv sehen. Ja, du hast die Möglichkeit, ein wunderbares englisches Frühstück zu dir zu nehmen. Was gibt's ein Schönes? Na, Baked Beans und so. Geil. So ein Kram. Bacon. Bohnen. Geil, Bohnen. Okay, ich sag ja, ich möchte ein paar Bohnen und sowas. Ja. Und ja, nimm das, die volle Palette, ey. Volle Ballett. Volle Bohnen, Ballett. Ja, alles kannst du machen. Balletti. Kannst du futtern. Okay. Ich guck mal, ob sonst noch jemand Bekanntes dort gerade futtert. Ob der Ralph mal wieder da ist oder so. Nee, der ist schon weg. Schon weg. Der ist weg. Bestimmt. Was heißt schon weg? Der ist einfach nicht da. Hat sich der Spielleiter etwa verquatscht? Okay, gut, dann nehme ich mein Frühstück zu mir. Ja, kannst du. Und es gelingt dir. Gibt es da eigentlich irgendwie so eine Tageszeitung oder sowas? Also es gibt ja den Plymouth, gell? Daily. Genau. Kann man die irgendwo nachlesen? Ja. Also gibt es die dort in der Bücherecke oder liegen, an Rennen? Die liegen da so aus am Frühstückstisch. Okay. Na. Okay, da werfe ich da mal einen Blick so nebenbei rein. Genau. Einen flüchtigen Blick. Guck mal, ob irgendwas Interessantes für mich dabei ist, ob es wieder irgendwelche Zeugenberichte oder sonst was gibt oder. Im Endeffekt findest du einen ganz kleinen Artikel, der nochmal an die vergangenen Artikel erinnert und die Frage stellt, was heute zur Vollmondnacht geschehen wird. Ja, da freue ich mich drauf. Weiter gespannt. Ich freue mich drauf. Genau. Bin schon heiß und ich merke, wie mein Blut richtig anfängt, in die Wallung zu kommen. In die Wallung. In die Wallung. Wallung. In die Wallung. Okay, gut, dann futter ich fertig und mache mich auf. Ich wusste noch nicht, wohin heute. Aber mal gucken, es wird schon irgendwas gehen. So, gehen wir da vor zur Rezeption. Mhm. Und ja, spreche den Mr. Burley nochmal an. Hallo, Mr. Burley. Ja, Mr. Ryder. Haben Sie schon Wie geht es Ryder? Wissen Sie, ich bin sehr gespannt, was heute Nacht passiert. Vollmond. Und ich erst. Könnte es ein Geisterschiff geben? Man weiß es nicht. Mr. Burley, haben Sie noch irgendwelche Anhaltspunkte für mich? Haben Sie irgendwas gehört die Nacht? Ist im Hafen. Gibt es Gerüchte vielleicht? Ihr Sohn, wo ist er eigentlich? Ist er heute schon wieder los mit seinem kleinen Schiff? Hat er sich auf den begeben? Ich meine Ralph. Ralph ist glaube ich, im Bett. Im Bett? Er schläft noch, ja. Immer noch? Ja. Okay. Er hatte wohl eine lange Nacht. Ja, er hat wieder gelernt für sein Studium. Was studiert Ihr Sohn, wenn ich fragen darf? Was studiert? Chemie. Chemie, interessant. Chemie. Genau, er ist Chemiestudent. Das klingt äußerst interessant. Ja. Nun denn, Mr. Burley, ich mache mich mal auf den Weg. Sie wissen, der Vollmond wartet nicht auf mich. Ich muss mich hinbegeben. Am Frühmorgen. Okay. Okay, ich gehe los. Er ist sichtlich irritiert und macht seinen Kram. Die Menschen, denke ich so zu mir selbst, so, die Menschen wissen einfach nicht, dass Rob Ryder seiner Zeit voraus ist. Okay, geht los. Ich hasse Rob Ryder. Das ist der größte Assi überhaupt. Ja, so ein Dummschwätzer, ey. Assi, der Ermittler. Okay, begebe ich mal Richtung Hafen. Ja, am Hafen. Jetzt ist es früh genug, jetzt sind einige Fischer. Guck mal, was die Docks so sagen. Fischer auch am Start und du siehst, wie Fisch entladen wird und wie so alle ihre Arbeit nachgehen. Und an der Seite sind noch ein paar Frauen, die beim Fischen ausnehmen, sich gerade angeregt unterhalten. Ja, solche Dinge. Okay. Ich versuche es hier noch mit Horchen, ob ich bei den Damen da irgendwas auf schnappe, eventuell. Ja. Dass die so in ihrem Gespräch so zum Stapel lassen. So. Horch genau hin, Robert. Horchen! Ach, 55. Voll? Ich habe 30, habe ich. Furchen, ja. Furchen. Ja. Ich hätte mehr investieren müssen. Du hörst nur bruchstückweise die Worte Friedhof, schrecklich, grausam und das war's. Okay, ich gehe mal zu einem von den Fischern. Ja, was ist los, mein Junge? Hallo. Guten Tag, mein Name ist Robert Ryder. Ja, du bist ja interessant. Sagen Sie, ist heute ein guter Tag zum Fischen? Fühlen Sie sich Fisch genug für den Tag? Wissen Sie, ich hatte einen Kumpel, der hat auch immer so lustige Gags gemacht. Der war Ornithologe. Der hat gesagt, was fliegt an? Ja, natürlich ist ein guter Fischtag. Jeder Tag ist ein guter Fischtag. Ich liebe Fisch. Sie haben absolut recht. Ich liebe auch Fisch. Ja, Mignon. Wir alle lieben Fisch, hoffe ich. Okay. There are two things in the world that smell like fish. One of them is fish. And the other one? Also fish. Kennen Sie die Bratensoße. Kennen Sie Mr. Ralph Burley? Ralph? Der junge Ralph? Ja. Ralle. Segelralle. Segelralle. Ja, ganz schöner Fatzke. Der schippert hier immer ein bisschen durch die Bay. Mhm. Ich habe mitbekommen, er hat sehr merkwürdige Zeiten, zu denen er losschippert. Ja, ach, das, also heute früh war er schon ganz schön früh unterwegs, also das muss ich mal sagen. Doch. Er war heute schon unterwegs. Ja, warum denn nicht? Also, okay. Das ist halt sein Hobby, er ist ja der BBS BB-8. Verstehe. Ich bin mir sicher, dass sie nicht so heißt, aber sie werden recht haben. Recht. Man merkt so richtig, wie alle verschmelzen. Ja, interessant. Okay, vielen Dank für die Info. Sagen Sie, können Sie mir noch sagen, wo ich den Friedhof finde hier in Kärnten? Also der Friedhof, der ist... Entschuldigung. Ja, der Friedhof, mein Junge, der ist hier, wenn du da so hintergehst. Da gehst du hier so hinter und dann ist ein wunderschöner Park und hinter dem Park gehst du hinter und da ist eine große 5. Das ist der Friedhof. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist also die große 5. Genau. Ich habe so nebenbei meine Karte rausgeholt. Ja. Markiert. Ja. Okay. Ja, ich habe schon gehört, da ist irgendwas passiert, ne? Ja, ich habe es auch gehört. Das war doch etwas mit etwas Grausames. Ach du, keine Ahnung, die übertreiben ja manchmal. Na, okay. Ich werde mal in die Richtung spazieren. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten Fang. Er guckt dich echt Fragen an, weil er lädt ja gerade seinen Fisch aus. Also er war ja schon draußen. Ja, den hatte ich, Bursche. Okay, gut. Ich mache mich auf den Weg. Ja. Und gehe jetzt Richtung Friedhof. Genau. Friedhof. Friedhof. Friedhöfer. Genau. Ja, das klingt ja. Du gehst da schön lang und vor dem Friedhofseingang, da ist ein, ja, da ist ein Haufen aufgeregter Menschen. Und ja, sogar ein Amtsmann, sag ich mal. Ein Policeman. Mhm. Der ein bisschen die Massen versucht, die Leute ein bisschen versucht. Ja, Leute, ey. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Wie bei nackte Kanone, wo hinter dem alles explodiert. Ja. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Okay. Ja, ich gucke erstmal, ob ich irgendwas erspähen kann, ob ich irgendwas sehen kann, so, ob ich irgendwie so ein bisschen auf die Zehenspitzen gehen kann. Rob Ryder ist ja gewachsen in diesem Abenteuer. Er ist an seinen Herausforderungen gewachsen, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Der Wendigo hat ihn in die Höhe. Hat die Wände gebracht. Hat in die Höhe sprießen lassen. Okay, ich versuche so ein bisschen auf die Zehenspitzen zu gehen, so irgendwie durchzuschielen, ob ich irgendwas so von Weitem schon mal erkennen kann. Du siehst, wie offensichtlich ein Geistlicher sich auf dem Friedhof mit einem weiteren Polizisten unterhält. Mhm. So, da ist richtig eine Menge vor mir, gell? Naja. Oder so ein paar Leute, die so... 4, 5 Menschen. Okay. Die so versuchen, an dem Polizisten da so ein bisschen vorbeispielen zu können. Mhm. Ich versuche mal einen so ein bisschen anzusprechen, anzutippen. Sagen Sie, was ist ja los? Was ist ja passiert? Ja, das ist eine Frau. Die hat jemand... Irgendjemand soll den Friedhof geschändet haben letzte Nacht. Geschändet? Irgendwas Komisches ist da abgelaufen. Ich versuch's ja selber rauszufinden, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Okay. Gut, ich versuche mal den Police Officer anzuquatschen. Guten Tag, Mr. Officer. Officer Mister. Sagen Sie, was ist hier vorgefallen? Können Sie mir was dazu sagen? Nee, kann ich Ihnen nicht sagen. Sind Sie sicher? Ja. Nun wissen Sie, mein Name ist Robert Ryder, ich bin Privatermittler. Ich bin auf der Spur. Sie sind der Ermittler? Ja. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe ja überreden als Fähigkeit. Doch, mal überreden. Und das, jetzt kommt nämlich der Skill, auf den ich alles gesetzt habe. 50, Leute. Jetzt darf ich nicht daneben würfeln. 39. Gehen Sie durch, Mr. Ryder. Ha, vielen Dank. Und ich guck nochmal so nach hinten die Leute an. So. Lach noch mal nach hinten, ja, weil ich das durch kann. So, wir sehen uns später. Ihr Trottel. Da musst du doch sein. Ja, klar. Okay, dann gehe ich durch, nähere mich den beiden, stelle mich vor, sage, hallo, guten Tag, mein Name ist Robert Ryder, ich bin Privatermittler. Ich ermittle in einer wichtigen Angelegenheit hier in Kernen. Sagen Sie, was ist hier vorgefallen? Kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Lupe. Und zücke diese raus aus einer meiner zahlreichen Taschen. Also dadurch, dass du hier schon gelandet bist, musst du den zweiten Polizisten nicht nochmal überzeugen. Hm? Alter, es schneit aber. Dede. Entschuldigung. Vor dem Fenster schneit es. Ich fasse es nicht. Auf jeden Fall musst du den nicht nochmal überzeugen. Sein Kollege hat dich durchgelassen. Du bist ja schon mit Absicht. Oh, das hat schon seinen Grund. Und der Pfarrer spricht mit dir. Ja, pass mal auf, mein Jota. Pass mal auf, mein Jota. Also er ist ein bisschen breiter gebaut. Und ein bisschen gesetzterer, älterer Herr. Und durchaus nicht unsympathisch. Pass mal auf, mein Jüngelchen. Hier auf dem Friedhof. Da ist irgendwas Komisches gelaufen. Ich habe hier vorne, deutet in eine Richtung, wo ein etwas freierer Platz ist, wo auf dem Boden verschiedenste Dinge sind. Mehr kannst du noch nicht sehen. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Aber ich habe gedacht, das darf nicht sein. Und da habe ich die Polizei gerufen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, irgendjemand hat ihr verdammt nochmal. Ich liebe diesen Dialekt. Hat ihr verdammt nochmal Scheiße gebaut. Irgendwas hier, irgendwelche Teufelsanbetung, keine Ahnung, was hier los ist. Also, Anbetung. Ich kann es dir nicht sagen. Wer sind sie überhaupt? Ich bin Matthew Miller. Ich bin Vater Matthew Miller. Ich bin hier der Referent. Referent Blue. Referent Blue Jeans. Nein, ich bin hier der Vater der Gemeinde von Gärden, vom schönen kleinen Örtchen Gärden. Und wer sind Sie? Mein Name ist Robert, die Spürnase. Ich tippe wieder meine Nase. Ryder, jetzt hätte ich fast Miller gesagt. Ryder. Robert, die Koksnase Ryder. Genau der. Kleiner Scherz, du merkst, das ist so einer der, das ist ein Trash-Talker, ein sympathischer Typ. Und er erzählt doch einfach mit gerne Käse. Okay. Mr. Miller, Sie sind mir äußerst sympathisch. Darf ich die Sachen mal unter die Lupe nehmen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist schon harter Tobak, muss ich sagen. Also wirklich, und passen Sie auf. Passen Sie auf, verflucht nicht das irgendwas Okkultes irgendwie. Ich weiß nicht. Und das sind unterm Strich, wie soll ich sagen, vielleicht der irgendwie einen Schaden erleiden täten. Ich gebe Acht. Wissen Jod. Sie, ich... Jod, mein Sohn. Ich habe sowieso meine eigene Sicht auf die Welt. Haben Sie schon mal vom Taschismus gehört? Taschismus? Was ist das? Wir Taschisten, wir glaubten daran, dass die Menschheit mehr Taschen braucht. Sehen Sie meinen Mantel. Sehen Sie diesen wunderschönen Mantel. So, streiche den so lang, zeige den so, präsentiere den so ein bisschen, drehe mich so ein bisschen wie so ein Supermodel und öffne so den Mantel. Also, sehen Sie, wie viele Taschen in so einen Mantel passen. Der Polizist daneben, der mischt sich ein und sagt, ich weiß jetzt nicht, was uns das weiterhelfen sollte. Und Vater Matthew Miller sagt, seien Sie mal leise, sehen Sie nicht, wie geil der aussieht. Und hört dir weiter gebannt zu über deine... über deine taschistische Lehre. Vater Miller. Der große Tascho. Der große Tascho hat uns die Lehre weitergegeben, dass Taschen das Wichtigste im Leben sind. Taschen bewahren die Dinge, die wir zu verlieren drohen. So, passen Sie auf. Taschen können Sie vor Unglück bewahren. Taschen sind es, die die Dinge, die Ihnen am liebsten sind, eigentlich warm halten und wohlig sie behalten. Geborgenheit. Nah an Ihnen bleiben. Wissen Sie, ich muss Ihnen was sagen. Es erinnert mich ein bisschen an meine alte Heimat. Mein Name ist nämlich eigentlich Matthias Müller. Und in meiner Heimat gibt es ein Gericht. Die Maultaschen. Das war schon immer mein Lieblingsgericht. Ich glaube. Taschen. Ich bin ganz Ohr. Maultaschen. Das sind gefüllte Taschen. Gefüllte Taschen habe ich auch. Aber die kann man essen, die Maultaschen. Mhm. Kennen Sie nicht, die schmecken. Die habe ich noch nicht gegessen, aber ich glaube, das könnte das Leibgericht der Taschisten werden. Oh. Oh. Ich habe davon noch nie gehört. Ja, also ich lasse mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Wo kann man da Mitglied werden bei den Taschisten? Wissen Sie, melden Sie sich einfach bei mir. Ich wohne im Hotel, wie heißt es? Cornish Sea. Cornish Sea, genau. Ach, wohne, Cornish Sea. Ich wohne okay. Im Cornish Sea gerade. Melden Sie sich bei mir. Ich bin da eine okay. Führende Kraft im Taschen. Ich gehe da mal ein bisschen in mich. Irgendwie. Sie sind auf einem guten Weg, Mr. Miller. Seitdem hier so wenig Leute hier nach Kärnten kommen, ist auch ganz schön langweilig geworden. Ich meine, außer die Sache hier jetzt mit diesen Klumpen da. Aber das werden Sie gleich sehen, denke ich. Okay, ich melde mich bei Ihnen. Sehr schön. Schauen Sie mal nach, aber seien Sie vorsichtig, wie gesagt. Machen Sie sich nicht Taschen voll damit. Ich schaue mal. Ich lasse mir die Taschen nicht einfach zuhauen, keine Sorge. Aber wie ist das, wenn ein Kumpel zu Ihnen sagt, halte mal die Tasche zu? So viele Hände haben Sie ja nicht. Das stimmt. Aber das ist ja das Schöne. Ich habe immer eine Tasche frei. Richtig gut, auch für sehen Sie es mal so. Eine Zahntasche frei. Gut, jetzt müssen wir das mal hier lassen, ne? Hier, ich segne Sie noch, ne? Bis Danone. Okay. Und aber er unterhält sich wieder mit dem anderen Polizisten. Gut, dann schaue ich mir mal dieses okkulte Werk an, was da so dargeboten ist. Und nehme das mal genau unter die Lupe. Genau, du kommst auf einen freien Platz in der Friedhofsmitte. Dort erkennst du im Kreis aufgestellte Kerzenstumpen in unterschiedlichen Farben. Innerhalb des Kreises liegen rosarote, fleischige Klumpen. Mhm. Einige Kerzen sind umgestoßen. Und ja, die sind halt umgestoßen. In der Mitte des Platzes siehst du eine Holzkiste. Sie können anfangen zu untersuchen. Dann schaue ich mir die mal genau an. Die Holzkiste? Ja. Jawohl, du kannst näher ran. Und schau mal, ob ich die öffnen kann. Du kannst sie nicht öffnen. Weil das ist eigentlich, wenn du es so willst, nur eine umgedrehte Obstkiste oder sowas. Ach so, genau. Das ist kein Truhe so, okay. Oder so. Das ist halt wirklich wie so ein Spanenkorb oder so. Okay. Weißt du, wo was zum draufstellen. Gut, dann guck ich mal, ob ich die umdrehen kann. Die kannst du umdrehen. Ist da noch irgendwas zu sehen? Irgendwelche Reste oder sowas? Ja, da ist ein Stück Pappe drin. Mhm. Guck ich mir das mal genauer an. Genau. Auf der Pappe ist eine krakelige Zeichnung drauf. Mhm. Genau, eine Ziege. Eine gezeichnete Ziege. Genau. Mhm. Haben Sie also eine Ziege geopfert. Interessant. Ich guck mal mit Spurensuche noch so ein bisschen. Ich habe ja Spurensuche als Talent. Mhm. Ob mir sonst noch irgendwie was auffällt an dem Tatort. Beziehungsweise ob ich vielleicht auch sehen kann, ob irgendwelche Spuren weggehen oder sowas. 35 habe ich da. Ja. 44. Cliff. Das gibt's doch nicht. Das war sofort da, gell? Ja. Das gibt's doch nicht. Ich wusste, dass es kommt. No. Ja, okay. Leider erkennst du nicht viel. Gut, ich erkenne nichts weiter. Also, ja, nicht irgendwelche Spuren auf jeden Fall. Mhm. Okay. Also, da wurde was. Okay, ich gehe nochmal zu den beiden hin. Okay. Also zu dem Polizisten und dem Vater. Vater, ja. Vater. Und sag, ja, sagen Sie, haben Sie noch irgendwelche Zeugenberichte? Ist irgendwas aufgefallen? Gibt es Menschen, die gesehen wurden oder irgendwelche ominösen Schatten, die sich vielleicht verzogen haben? Also ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen, ne? Mhm. Der Friedhof hat keinen Lichter, keine Lampen. Da kann man ja nachts schlecht sehen. Ne? Also ich habe niemanden gehört oder gesehen und ich habe auch niemanden gehört oder gesehen, der irgendwie was gewusst haben sollte, dass das so ist, was da passiert ist. Mr. Miller, die Kerzen haben aber gebrannt. Es gab Licht. Es gab Licht, das ist richtig. Überzeugten Blick. Hat sich keiner gemeldet, der irgendwie was wissen getäten hätte. Okay. Gut. Haben Sie also diese Fleischklumpen, die sind auch ganz schön eklig. Ich bin ja nicht näher rangegangen. Ich habe mich ja nicht getraut, das näher anzugucken. Mhm. Also das wollte ich lieber einem Spezialisten überlassen. Sagen Sie, ist Ihnen ein solches Ritual schon mal untergekommen? Haben Sie davon schon mal etwas gehört? Er bekreuzigt sich und sagt, nee, ich bin Christ. Natürlich habe ich sowas nicht gesehen. Das ist mein erstes Mal, Mann. Mr. Miller, ich bin zwar auch überzeugter Taschist, aber ich bleibe trotzdem offen für andere Weltansichten. Das auch ist doch keine Ansicht, das ist Satanismus. Jede andere Weltansicht. Das ist gefährlich. Ja, aber auch die brauchen Taschen. Satanisten müssen auch ihre Sachen irgendwie dahin bekommen. Verstehen Sie? Naja, der Taschismus ist universell. Offensichtlich aber nicht. Mr. Miller, ich fürchte, wir haben uns hier in eine Sackgasse begeben. Ich werde nun gehen. Einen guten Tag noch. Und ich gehe. Okay. Ja. So. Ich begebe mich mal zum... Du verlässt den Friedhof. Bald. Ich verlasse den Friedhof, genau. Genau. Auf. Ich würde beim Verlassen des Friedhofs... Ja. Ja, okay. Ja. Beim Verlassen des... Beim Verlassen des Friedhofs fällt dir auf, dass gegenüber vom Friedhofseingang ein Mensch ist. Ein Mensch, den du schon mal gesehen hast. Und zwar ist das der, den du in Jenny's Inn angerempelt hast. Aha, da wollte ich nämlich auch gerade eigentlich hin. Genau, hier möchte ich mal eine Würfelprobe auf... Ja, Geschick. Da habe ich 70. Boah, ich werfe alles weg. Geschick ist ja nicht so schlecht. 89, passt auch dazu. Das war nicht gut. Ja, ich meine auch dazu, dass ich den Würfel gerade fast fallen lassen habe. Ja. Nee, ist nicht gut in dem Fall. Gar nicht gut. Genau. Du siehst, wie trotzdem, wie der Dylan Murdoch, oder du weißt noch gar nicht, dass der so heißt, dass der Typ um die Ecke verschwindet. Mhm. Ja, versuch ich dem mal zu folgen. Ja. Dann folge ihm. Okay. Genau. Er trifft sich in einer kleinen Seitengasse. Mhm. Mit. Kennst du auch schon? Mit. Benjamin? Benjamin? Genau, mit Benjamin Lee. Mhm. Okay. Mit Benjamin Lee. Sie unterhalten sich angeregt. Ich würde jetzt gerne versuchen, mich denen irgendwie, weißt du, so ein bisschen verborgen zu nähern. Ja. Verborgen bleiben habe ich noch nicht genommen als Talent, da müssen wir irgendwas anderes nehmen. Ist wieder eine Geschicksache eigentlich. Geschicke. Ja. Okay, gucken wir mal. Aber bestimmt erschwert, ne? Nö. Ne? Nö. Okay. 25. Es hat geklappt. Du kommst näher an die beiden heran. Okay, nun versuche ich mal zu horchen. Okay. 30 Leute. Der Dieb braucht ein paar neue Lauscher. 40. Du kannst sie nicht verstehen. Hm? Ne? Aber du siehst, dass Lee, also Benjamin, den Tränen nahe ist. Hm? Und das Buch, das Buch aber diesmal nicht dabei hat. Aha. Und genau. Und dass sie angeregt miteinander diskutieren. Hm? Und sie sich dann trennen. Gehen dann aus der anderen Richtung der Gasse raus. Mhm. Und trennen sich dann am Ende des Pfades. Okay. Gut, dann begebe ich mich mal raus aus meinem verborgenen Versteck. Ja. Und ja, geh mal hinterher. Richtig. Kannst du machen. Und ich würde gerne dem Benjamin mal folgen, wenn ich den noch sehe. Den siehst du noch, ja. Okay, dann versuche ich Benjamin den mal. Geht nach rechts. Also der geht Richtung, du bist ja quasi hier. Bist jetzt hier irgendwo in der Seitengasse drin, mhm. Und dann geht er hier wieder rüber, nach rechts. Ja, okay. Offensichtlich Richtung Heimat. Okay, dann versuch ich den mal einzuholen. Ja, es gelingt dir. Und ihn anzusprechen, zur Rede zu stellen. Benjamin, schön, dass wir uns hier treffen. Er erschrickt. Mr. Ryder, schönen guten Tag, hallo. Sie sind so aufgebracht. Doch, ja, ja. Wissen Sie, die ganzen Sachen, die man hier so hört, von irgendwelchen Dingen im Umkreis. Hm. Wissen Sie, ich habe gehört, auf dem Friedhof sind letzte Nacht sehr seltsame Dinge vor sich gegangen. Verbotene Dinge. Haben Sie davon auch gehört? Nein. Würfel mal auf Lügen. Also nicht auf Lügen, sondern auf... Psychologie oder so. Da habe ich 20. 76. Nee. Nö. Benjamin. Ja. Ja. Ich habe neulich schon eine seltsame Begegnung gehabt, als ich den Pub verlassen habe. Ja. Den von ihrer Schwester. Und ihnen. Schwester? Mutter, meine ich. Natürlich, die waren die verwandt. Von ihrer Mutter. Ja. Aber sie sieht so jung aus. Deswegen sage ich Schwester. Aber warum schmeiche ich ihn? Machen wir uns nichts vor. Mir ist danach ein Mann mit Melone begegnet. Auf dem Kopf, meine ich. Sie nannten ihn den Melonenmann. Und ich habe sie auch gesehen, wie sie mit diesem Mann eben in einer Gasse ganz, ganz in der Nähe geredet haben. Er fühlt sich ertappt. Sie waren den Tränen nahe. Seine Augen werden größer. Fängt an zu zittern. Benjamin, wer ist dieser Mann? Was geht hier vor? Der Friedhof wurde geschändet. Würfel mal auf Überzeugen. 50 habe ich. 79. Ich bin unterskillt. Ich habe mich verskillt, wirklich. Das war nur ein Bekannter. Den kenne ich nicht wirklich. Ja. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mr. Ryder. Zu mir treten das ein. Na gut. Der andere Typ wird ja schon weg sein. Hm. Ja. Ich gehe mal zu dem... Das ist jetzt die Frage. Das ist schwer, gell? Probiert man jetzt, den nochmal zu konfrontieren? Also, die Mutter... Ich gehe mal zurück zum Hotel erstmal. Okay. Geh erstmal zurück zum Hotel. Mhm. Und möchte mal gucken. Genau, möchte mal mit einem Mr. Burley sprechen, also mit Thomas Burley. Mr. Burley. Ich habe vernommen, Ihr Sohn war heute schon unterwegs. Haben Sie nicht gesagt, er hat geschlafen? Er liegt noch im Bett. Am Hafen erzählen sich die Menschen andere Geschichten. Ach, wer weiß, keine Ahnung. Also, soweit ich weiß, war halt früh noch zu Hause. So, jetzt ist er mittlerweile ja wieder weg, ist klar. Und das ist, ja, du merkst, wie er so ein bisschen stammelt. Mhm. Wer weiß, vielleicht haben sie jemanden verwechselt oder so. Oder kann ja sein. Also, wer weiß, dass die Fischer, die saufen ja auch gerne mal ein. Mhm. Also, weiß ja nicht, was da los ist. Haben Sie Ihren Sohn heute schon gesehen? Ja, vorhin. Er hat das Haus verlassen. Also. Ja, er ist los, ja. Wo wollte er hin? Da ist zu seinem Schiff gegangen, da wollte wieder eine Runde segeln. Ich komme jetzt sehr schlecht von dem Fahrer. Ja, ich weiß gerade. Okay. Gut, okay. Ja, also, das ist zum Hafen, also. Mr. Burley, dann werde ich mal dem nachgehen. Ja, ach, viel Glück. Also ich denke, er wird schon durch die Kante schippern. Hm. Na gut, okay. Dann einen schönen Tag noch, Mr. Burley. Tschüss. Tschüss. Und jetzt gehe ich mal Richtung Hafen auf jeden Fall. Und guck mal, ob er noch da ist, also ob sein Schiff noch da ist. Das habe ich ja auch gesehen. Das Schiff ist weg. Ist weg, okay. Ich habe beim ersten Mal nicht geguckt, ob das Schiff noch da war. Ja? Genau. Das ist natürlich jetzt kein Problem an der ganzen Argumentation. Ja, wir haben ein bisschen die Daumenschraube angezogen jetzt. So. Ja, merkt gerade. Ich guck mal, ob noch jemand unterwegs ist im Hafen. Ob da gerade noch... Dürfte jetzt schon... Ist schon Mittag sein. Schon langsam, Mittag oder genau, Nachmittag sein. Genau, ja. Es ist schon... Die Zeit schreitet ja fort. Ja. Die Zeit vergeht... Die Jungen den Götter. Da habe ich die Tage mehrfach dran gedacht. Ey. Wollt ich die Zeit vergeht. Schon mega, das ist aber so stark. Ey. Leute, Helge Schneider. Das ist halt auch ein Statement. Ja, Helge Schneider, ein Duett mit Udo Lindenberg, Leute. Genau, haben wir ja schon mehrmals empfohlen. Kennt ihr doch. Fink und Seisig. Ein Monoett. Würde ich es mal nennen. Okay, gut. Da sind jetzt nicht mehr viele Leute unterwegs, hast du gesagt? Mhm. Gut, dann gehe ich mal weiter. Die Fischerzeit ist vorbei. Cool. Die Fischerzeit. Genau. Die Fischerzeit ist vorbei. Mhm. Ich versuche mal mit meinem Fernglas zu erspähen, ob ich vielleicht den Ralph irgendwo draußen sehen kann. Also ob ich wirklich sehe, dass er muss ja unterwegs sein, aber ich irgendwie sehe, wo er unterwegs ist. Genau. Und du kannst ihn sogar erspähen. Mhm. Du siehst ein kleines Segelschiff an der obersten Spitze des Nordcliffs, wie es sich wie quasi zwischen Castle Kerden, und dem Nordcliff quasi hindurchfährt. Außerhalb deiner Sichtweite. Mhm. Er fährt quasi von mir weg. Mhm. So. Mhm. Okay. Ich senke so langsam das Fernglas ab. Sagst du, dieser kleine Mistkerl, den kriege ich noch. Pack das Fernglas wieder weg. Lass mal die Karte wieder reparieren. So, und dann begebe ich mich zum Pub. Jawohl. Dann möchte ich mal den Aufstieg machen Richtung Nordcliff. Ja. Und guck mal beim Pub vorbei. Und geh rein. Jawohl. Guck mal, wer da ist. Ob Jenny da ist. Jennifer. Es ist relativ leer. Es ist wieder leer. Hm? So, weil wieder Vormittag, also so Mittagszeit ist. Ja. Gut, ein paar Leute essen was. Ne? So. Du hörst jedoch im hinteren Bereich des Pubs, wie sich eine Frau, wie sie, also Mutter und Tochter einfach streiten. Das ist ja Quatsch. Jetzt ist das irgendwie. Du hörst, dass da was nicht stimmt. Du erkennst auf jeden Fall Jennifers Stimme und Benjamins Stimme. Okay. Und sie diskutieren miteinander. Hm? Okay, ich versuche mal wieder zu horchen, ob ich was erspähen kann. Ja. Horchen, ob ich was erspähen kann. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Ghostbusters. Hört nur, ich rieche was. Okay, 30 Leute. Oh, 97. Also merkst auf jeden Fall, du kannst nicht ganz verstehen, was es ist, aber du kannst, hörst auf jeden Fall die Stimmfarbe. Hm. Mrs. Lee ist hörbar aufgebracht, sie ist lauter und Benjamin antwortet mit einer leisen, zittrigen, weinerlichen Stimme. Mhm. Nach einiger Zeit hörst du, wie eine Tür knallt. Mhm. Genau. Achso, okay. Hm. Okay. Okay, ich warte mal noch ab, ob da jemand den Raum betritt. Mrs. Lee kommt nach vorne wieder. Sichtlich genervt. Hm. Sichtlich sauer. Okay. Hm. Guten Tag, Mrs. Lee. Ich bin's mal wieder. Ah, hallo, Mr. Ryder. Mr. Ryder. Ja, wie habe ich die gesprochen? Ah, hallo, Mr. Ryder. Ja, verzeihen Sie, ich bin schon eine Weile hier. Ich habe jetzt mitbekommen, dass Sie einen kleinen Zwist hatten im Hintergrund. Ich habe Benjamin vorhin schon gesehen, ihm scheint es ja nicht gut zu gehen. Alter. Ach, mein Sohnemann. Mein Sohnemann, er ist... Er verbaut sich gerade seine Zukunft. Inwiefern, wie meinen Sie das? Sie wissen ja schon, er hat hohe Ambitionen, er möchte Literatur studieren und ja, aber er hängt immer mit diesem Typen ab und das kann ich absolut nicht leiden und dieser Murdoch ist ein richtiger Tunichtgut. Mhm. Er heißt Dylan Murdoch. Mhm. Hast du dir ja schon aufgeschrieben? Ja, ich habe ihn geschrieben. Dieser Murdoch ist ein richtiger Tunichtgut. Er ist kein guter Einfluss für meinen Sohnemann. Und jetzt ist er gerade rausgestürmt. Hm, ja. Er ist durch die Hintertür rausgegangen und hat sich, muss mal spazieren gehen. Ich weiß nicht mehr, sie ist wirklich verzweifelt. Sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Dieser Junge ist ein schlechter Einfluss für ihn und irgendwas stimmt da nicht. Er kam auch gestern so spät nach Hause und also so früh, heute früh so früh nach Hause und mhm. Er war ganz außer sich und hat gezittert und hatte Angst und ich weiß nicht, was dieser Junge, dieser Nichtsnutz mit meinem Jungen macht. Hm. Mrs. Lee, ich weiß, wir kennen uns noch nicht lange, aber ich würde Ihnen gerne anbieten, mit Ihrem Sohn zu reden. Soll ich das in die Hand nehmen? Ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, von Mann zu Mann. Sie sind ein Mann? Ja. Ein männlicher Ermittler. Mit Spürnase. Und ich tippe wieder auf meine Nase. An der Nase eines Mannes. Auf jeden Fall. Ja. Er hat ja auch keinen Vater. Vielleicht wäre das vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn ein Mann mit ihm sich mal unterhält. Ich verstehe. Haben Sie eigentlich die Gerichte schon gehört, die auf der Speisekarte stehen? Nein, die Gerüchte über den Friedhof, was die Nacht passiert ist. Ja, irgendwas Schreckliches muss da passiert sein. Ja, etwas. Gut, die Polizei hält auch viel unter Verschluss, also man weiß es noch nicht, irgendein Ritual oder... Ähnliches habe ich auch gehört. Und Ihr Sohn ist so spät nach Hause gekommen, heute Morgen erst. Finden Sie nicht, dass es verdächtig ist? Ja, Mrs. Lee. Natürlich ist es verdächtig, aber ich kenne doch meinen Sohn. Es ist doch mein kleiner. Ja, kleiner Benji. Mein kleiner Benji. Mein kleiner Benjamin, der hat damit nichts zu tun. Der war vielleicht beinahe bei, was weiß ich, bei einer Liebschaft oder sonstiges. Wissen Sie, manchmal ist es schwer, Mutter zu sein. Ich weiß, wovon ich rede. man will immer das Beste für seine Kleinen. Schurzlinge. Und man hofft einfach, man hofft einfach, dass einen die eigene Nase nicht im Stich lässt, wenn man so drüber nachdenkt, was die Kinder so machen können. Aber manchmal muss man den Tatsachen ins Auge blicken, dass einfach die Tatsachenlage etwas Grausames offenbaren könnte. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die Hoffnung nehmen und Ihnen, ja, vielleicht den kleinen Benjamin in ein gruseliges Gewand hüllen. Aber dennoch, seien Sie vorsichtig, Jennifer. Halten Sie die Augen offen. Glaube ich nicht dran. Mein Benny ist ein guter Junge. Der macht doch keine Rituale auf dem Friedhof. So ein Quatsch. Ich glaube natürlich auch nicht daran. Aber wir werden sehen, Mrs. Lee. Sie glaubt ja halt einfach nicht. Sie kann es sich nicht vorstellen. Null. Mrs. Lee, wissen Sie, was mir geholfen hat? Haben Sie schon mal was vom Taschismus gehört? Sehen Sie diesen Mantel? Das ist Chewbacca. Sehen Sie diesen Mantel? Er hat verdammt viele Taschen. Denken Sie drüber nach. Und ich gehe. Okay. Und als ich rausgehe und die Tür aufstoße, sage ich, die Welt braucht mehr Taschen. Und reiße die Arme nach oben. Filme mich. Okay. Ey, ihr merkt, Monsieur Killerstyle hat ganz schön was verändert. Ja, das stimmt. Und jedenfalls, geh raus und geh mal ums Haus und guck mal, ob ich noch irgendwo hier Benjamin sehen kann, ob ich noch weglaufen sehe oder so. Ja, Benjamin sitzt hinter dem Haus unter einem alten Apfelbaum. Und sitzt da auf dem Boden und hat auf seine seine eingewinkelten Beine, hat er seine Ellenbogen und hält sich quasi die Gesichter vor die Hand. Die Hände vors Gesicht. Die Gesichter vor die Hand, also immer besser. Okay. Ich nähere mich ihm langsam und bedächtig. Und Entschuldigung, das ist nicht meine Arme. Kurz in Key. Ist das stark. Okay, ich nähere mich eben langsam und versuche ein bisschen behutsam, ungewöhnlich für Robert Ryder, aber er versucht sich extrem zusammenzureißen. Ihm zu nähern und sag, Benjamin, darf ich mich zu dir setzen? Wenn es sein muss. Ich komme in ermittlerischer Freundschaft. Okay. Naja, ermitteln, da gibt's nichts zu ermitteln. Benjamin, darf ich mich zu dir setzen? Ich habe gerade schon Ja gesagt. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Okay, ich setze mich zu ihm. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich es schon gefragt habe. Benjamin, deine Mutter, Jennifer, sie macht sich Sorgen, dass du eine Abzweigung nimmst, die gefährlich sein könnte, oder dass du deine Interessen liegen lässt, dass du vielleicht an falsche Leute gerätst, Benjamin. Sie braucht sich keine Sorgen machen, ich schaffe das alleine. Benjamin, das habe ich auch immer gedacht. Aber der Taschismus. Oh, scheiße, Robert Ryder kommt durch, ey. Tötet mich. Aber der Taschismus hat mir gezeigt, dass man mit vielen Taschen noch viel stärker sein kann. Alleine kann man auch stark sein, aber zusammen ist man stärker. Lebe die Vielfalt, lebe die Taschen. Aber egal. Ich kann dir dazu später mehr erzählen, wenn du willst. Nein. Aber bitte nicht. Manchmal kommt es einfach durch. Ich bin. Egal, vergiss es. Taschen. So ein Flüstern noch so leicht in sein Ohr, hoffe, das dringt zu uns Unterbewusstsein vor. Taschen. Benjamin. Taschen. Benjamin. Ich weiß, manchmal ist es nicht einfach, Sachen auszuhalten und Dinge zu durchleben. Aber, und manchmal denkt man, man kann es alleine schaffen, aber ich will dir nur helfen. Mir geht's drum, dir einen Weg zu zeigen, der dich in die richtige Bahn führt. Glaub mir, ich kann mir gut vorstellen, was du durchmachst. Ich versuch's mit überreden. Ja. Oh, 67. Ja, meinen Sie wirklich? Also, ich schaff das schon. Also, irgendwie, ja, er fängt jetzt an zu zittern und fängt gleich wieder an zu weinen. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Oh Mann. Benjamin, was meinst du? Worauf hast du dich eingelassen? Ja, auf diesen Murdoch, auf diesen Dylan Murdoch. Mann, das ist doch... Er bedroht mich, er setzt mich unter Druck. Inwiefern? Was hat er dir angetan? Ja, er möchte dieses Buch wieder haben und... Ich das Buch, was du neulich gelesen hast, in Dresden? Gestern? Ja, in Dresden. Neulich. Ja, gestern. Ja, ich hab's versteckt. Sie haben mir ja vorhin schon gesagt, dass Sie uns beobachtet haben. Er hat mich vorhin unter Druck gesetzt. Er will das Buch haben. Und ich gebe es ihm nicht. Und er will meiner Mutter, wie er sagte, meiner Alten erzählen, was wir gemacht haben letzte Nacht. Was ist das für ein Buch, Benjamin? Warum will er dieses Buch? Was steht da drin? Naja, da steht nicht wirklich was drin. Das sind irgend so eine komische Sprache und Latein. Und Latein kann ich erkennen, aber irgend so eine komische Sprache und irgendwelche Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann und Zeichnungen und aber ja, irgendwie. Okay, ich merke schon. Das Buch ist gefährlich irgendwie. Ich kann es ihm nicht zurückgeben und irgendwie, du merkst, das ist, wenn er über das Buch redet, kriegt er so ein Leuchten in den Augen. Also so ein, er ist fasziniert davon, augenscheinlich fasziniert. Und er möchte es halt einfach nicht wieder zurückgeben, weil er auch Angst hat, was noch mit dem Buch geschehen könnte. Benjamin, ich kann dir helfen. Wir können versuchen, diesen Murdoch zu überlisten. Wie wär's, wenn wir ihn zu einem treffen? Oder wenn du dich mit ihm triffst und ich mich heimlich verstecke und dann ihn überliste? Dann könnten wir ihn ausschalten. Wir könnten auch die Polizei mit einbeziehen. Ausschalten? Hast du darüber nachgedacht? Nee, keine Polizei. Nein. Ich möchte ja noch studieren. Was macht das für einen Eindruck, wenn ich da irgendwie Ärger hatte? Nee, das kann ich nicht. Nee, das auf keinen Fall. Nein, nicht die Polizei. Würde es dir helfen, wenn wir Vater Matthew Miller mit einschalten? Der dicke Schmierbauch? Nein, lieber nicht. Der quatscht einfach nur Käse und ich glaube, der ist in seiner Religion eh nicht gefestigt. Jedes Mal, wenn irgendjemand mit so einer komischen Religion oder mit irgendeiner Lebensanschauung kommt in unserem Dorf, in unserer Stadt, dann ist er sofort Feuer und Flamme für die nächste Religion. Er weiß, mit was er als nächstes anfängt. Vielleicht eine Religion über Säcke. Wer weiß, das klingt aber absurd. Lache laut, gell? Betroffene Hunde bellen. Ich sag's jetzt einfach. Ich hab mich mit ihm schon verabredet. Wann genau? Wir treffen uns. Sag's mir. Morgen mit ihm. Morgen treffe ich mich mit ihm in den Ruinen von Cairn Castle. Aha. Aus unserer Kindheit kennen wir noch den Geheimgang. wie wir unterhalb des Meeres. Unterhalb des Meeres? Was ist das für ein geheimer Zugang? Benjamin, ich will dir helfen. Lass mich dir helfen. Ja, wie gesagt, wir treffen uns morgen. Morgen! Aber wann? Wie, wo, was? Wo treffen wir uns? Morgen. Ich kenne nicht den geheimen Zugang. Treffen wir uns einfach hier? Ja. Okay. Ja, wir treffen uns. Vielleicht können Sie mir ja helfen. Wann? Mittag? Früh? Abends? Abends. Okay, morgen Abend. Hier. Hier, ja. Gut. Genau. Ich brauchte nur eine Zeit und dabei ziehe ich so meine Taschenuhr raus. Genau, da steht drauf morgens, mittags, abends. Und da ist so ein Zeiger, der so. Mehr steht da einfach nicht. Genau. Das ist alles. Morgens, mittags, abends. Genau. Oh, ist schon wieder abends. Genau, es ist auch schon Nachmittag. Später Nachmittag. Mhm. Okay, genau. Benjamin. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du was? Brauchst du einen Apfel? Da ist ein Apfelbaum. Guckst du nach oben? Nein, ich brauche jetzt einfach nur Ruhe. Okay. Bis morgen. Morgen zeige ich Ihnen, wo das Buch liegt. Okay, Benjamin. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich werde dir helfen. Definitiv. Danke, Mr. Ryder. Ich bin für dich. Also er ist wirklich am Ende. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. Er ist total verzweifelt. Und deswegen wendet er sich auch an einen windigen Taschisten. Das Schlimme, dass diese Leute immer dann kommen, wenn die Leute am Tiefpunkt sind, gell? Oder dafür bekömmlich sind. Ja. Dann kommen die Taschisten um. Da wird man quasi in die Tasche gesteckt. Im Prinzip. Zack, schon ist man in der gefangen. In der Sekte. Abgetascht. Ja. Ja, die spielen auch, da spielen auch die Kinder quasi, der Taschisten, die spielen nicht Haschen, sondern Taschen. Taschen. Gibt es auch in der Zukunft bei den Taschisten, gibt es dann das Tashtag. Ach so. Nicht Hashtag. Sag mal, gibt es da eigentlich auch sowas wie Taschen, die man für Sachen verwendet, aber dann wieder zurückgibt, quasi für Nachhaltigkeit, dass man die nicht immer wegschmeißt, gibt es dann sowas wie Taschenpfand? Natürlich. Auf jeden Fall werden die Autos mit Taschos ausgeliefert. Taschometer? Taschometer. Geil. Okay.